Sei mir nicht böse, Babsi, aber darf ich mal ein ganz offenes Wort mit dir sprechen? Aber ja doch, Ingrid. Schmeckt dir etwa mein Kaffee nicht? Doch, dein Kaffee ist wunderbar. Nein, es geht um was anderes. Es geht um dein WC. Mein WC? Weißt du, Babsi, vielleicht solltest du wirklich mal... Aber ich putze es doch jeden Tag. Es ist doch ganz sauber. Doch, sauber ist es schon. Aber ist es auch kristallrein? Kristallrein? Ja, Babsi. Kristallrein durch Zambokristall. Zambokristall ist der einzige WC-Reiniger, der deine Toilette wirklich kristallrein macht. Ingrid, komm schnell, du musst dir mein WC ansehen. Oh. Donnerwetter, Babsi. Das ist ja nicht nur sauber, das ist ja kristallrein. Siehst du, Babsi, ein offenes Wort kann Wunder wirken. Danke, Ingrid. Kristallrein, dein Zambokristall. Ich glaube, nicht zu vergessen. Dennis Mohrhardt. Hallo, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist so schlimm. Cornelis Carter. Hallo. Ach, das war gar nicht die Probe, ne? Egal. Also, ich habe absolut keine Ahnung, ob das wirklich alles funktioniert hat. Wie konnte das nur passieren? Vor allem habe ich wahrscheinlich auch meinen Einsatz um so eine halbe Millisekunde einfach verpasst. Du hast nicht das Signal gegeben, Dings da zu machen. Ja, weil das noch nicht so weit war. Aber man doch. Ist eigentlich schon, nein, das lässt man noch 2 Sekunden so ausdüdeln. Ich mache das schon länger, Dennis. Ja. Ja, und dann fing auch lustigerweise das Intro gar nicht von vorne an, sondern da fehlten 3/10 Sekunden. Das habe ich auch gerufen. Das war so sofort so, es ist alles total beschissen. Hast du das wahrgenommen, Cornelis? Ja, mir kam irgendwie komisch vor. Nicht wahr? Alles. Außerdem gibt es da noch Skype-Geräusche, die müssen dringend abgeschaltet werden, bitte. Ja, das haben wir auch gehört. Also, ich hab Dennis mit wilden Gesten, mit wilden Handbewegungen dazu angeleitet. Ach, wie schön. Ja. Also, herzlich willkommen zur Folge 51. Der Folge, die nur schlecht werden kann, nach der grandiosen Folge Nummer 50. Das verklärst du, warst betrunken. Ich verkläre das nicht. Wir hatten eine Konfetti-Pistole. Ich fand sie auch gut und ich war bewusst nüchtern, um euch zu beobachten. Das ist auch nicht korrekt, Cornelis. Du hast, das möchte ich mal kurz... Während deiner alkoholfreien Zeit hast du ein Biermischgetränk getrunken. Unter 3% ist es... Also selbst Orangensaft enthält Alkohol. Dann ist das also ein anderes Thema. Aber vielleicht müssen wir nochmal zur Erwähnung haben mit der Konfetti-Pistole, das mache ich nie wieder mehr, weil wir hatten eine Sache vergessen. Wir mussten aufräumen. Da schaut doch jemand böse. Ja, das war halt so aus dem Effekt heraus, war es halt eine Freude und da hatte ich halt noch so Ersatzpatronen, die man verschossen hat. Und es war eine. Vor allem das Lustige war, wir hatten ja die große Faxe-Dose, die 1 Liter. 10% stark wie Faxe. Ich habe mehrere Konfetti-Schnipsel mitgetrunken am Ende. Mhm. Ja. Was besonders schön war, dass ich dann auch noch vorher bestimmt wurde als derjenige, der aufräumt und plötzlich waren alle weg und ich hatte keinen Besenstand alleine auf der Bühne in Konfetti-Desaster. Fühlte mich ein bisschen missbraucht, wobei dann es doch irgendwie alles geklappt hat und es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön war, in der Kirche die Jubiläumsfolge mit euch und Gästen zu machen. In der Podcast-Kathedrale. Genau, Podcast-Kathedrale. Wollen wir nochmal erwähnen, muss die Folge 50 ist ja mit Video. Dass ich bis jetzt noch nicht gelöscht habe, obwohl mir was total Peinliches passiert ist. Während des Intros sind wir ja aufgestanden und mein T-Shirt war für eine Sekunde so und man leicht sah, angehoben. Man sah das, was ich jetzt gerade schon wieder sehen durfte. Vielen Dank dafür. Das hätten wir eigentlich noch verpixeln können, aber naja. Stimmt, ich hätte einen Zäsurbalken drüberlegen können. Die verpixeln, ja, verpixeln, ja, glaube ich. Oder was man drüberlegen könnte, ist so irgend so ein verpixeltes Verbrechergesicht aus dem Gerichtssaal oder so, was du dann einfach so vor deinen Bauch machst. Und das sich so mitbewegt. Genau. Wo man aber erkennt, dass das ein verpixeltes Gesicht ist. Es gab hier eigentlich zwei Videos zur Folge, ne? Irgendwie fehlt da noch eins. Ja, das müssen wir noch richtig einbinden. Vor allem muss ich das Video nochmal neu erstellen, weil es wird zum Ende halt out of sync. Ja, aber das ist irgendwie nur ein paar Zehntelsekunden, das geht sogar noch. Ja. Aber trotzdem machen wir das richtig. Irgendwann nochmal. So. Haben wir euch erzählt, was wir da gemacht haben? Müssen wir eigentlich erzählen, was wir da gemacht haben? Weil eigentlich ist es ja im Feed. Müssen wir nicht, ne? Ja, wir können. Also wir müssten jetzt nicht die ganze Folge nacherzählen. Das wäre ein bisschen überflüssig, glaube ich. Ein bisschen Feedback zur Folge fände ich ganz nett, ehrlich gesagt. So ein Making-of, ja. Nein, Feedback, also im Sinne von Kommentaren. Weil, ja. Ach so. Da haben wir uns Mühe gegeben. Da haben wir uns, was heißt, wenn wir uns Mühe geben? Ich bitte dich. Wir waren der einzige Podcast, der im Sendezentrum aufgenommen hat, der die Bühne genutzt hat, ja. Und wir haben keinem Bescheid gesagt. So, das ist wohl leider so. Aber wie das gefunden wird, was mir aufgefallen ist nämlich das, was mir immer aufgefallen ist, nach irgendwelchen besonderen Episoden, das hat wesentlich weniger Downloads. Also mittlerweile geht's, aber so die ersten Tage, das ist echt, echt schleppend. Und ich frage mich, woran das liegt. Und deshalb wäre irgendwie ganz cool, mal so Feedback, wie Twitter, wie Kommentare, wie auch immer. Aber wie man das denn so findest. Flatterkicks war in Ordnung. Okay. Hm. Also jetzt nicht überragend viel, wir hatten auch schon mehr, ja, aber 14 sind es jetzt. Und sonst haben wir immer so um die 20. Also schon weniger, auch eventuell sogar signifikant weniger, ohne es jetzt ausgerechnet zu haben. Aber dazu muss man sagen, wir haben jetzt ja auch Kontributoren, wo man alle einzeln flattern kann. Ja. Laut Chat haben möglicherweise viele das einfach live gesehen. Da wisst ihr noch, wie viele Live-Hörer wir möglicherweise und Zuschauer wir hatten? Also man konnte ja live hören und live gucken. Live-Hörer hatten wir in Xemen 30, glaube ich. Ja, in Xemen waren so 20, 30. Ja, paar 30 ungefähr. Also ich meine, so Peak waren es 35 oder so. Und Videostream, keine Ahnung. Das ist unbekannt. Ja. Weil das war ja eigentlich das beste Produkt, der Videostream. Der war sogar synchron dann auch gestreamt. Ja, und live geschnitten, das fand ich überhaupt noch das Geilste. Ja. Ja. Da hat mit Multimedia-Präsentation auch noch nebenbei. Hat sich auch echt gelohnt, dass wir das mit den Dingern machen können, mit den hier, mit den GIFs. Ja, ja. Das war tatsächlich, das war auch so eine Schnapsidee, ist 24 Stunden vorher entstanden, oder? Einen Abend vorher. Ja. Müssen wir weitermachen. Also Bett noch GIFs vorbereitet habe mit irgendwelchen Programmen, ja. Im Bett bei Rinke, bevor ich die Träume hatte, ihr wisst schon, naja, egal. Wir machen das bei Folge 75, die werden wir ja vermutlich vom Kongress machen. Ey, ob ich da bin, ist noch überhaupt nicht gesagt. Da muss ich da ja auch wie hinkommen. Wir im halben Jahr 25 Folgen machen wollen, das kannst du mir auch mal mit erklären. Wir können jetzt Tschüss sagen und eine neue Folge beginnen, dann geht das vielleicht. Das können wir in der Tat machen. Wenn wir merken, wir kommen alle zum Kongress und wir können da aufnehmen dann, und es fehlen noch 10 Folgen, dann können wir einfach immer so 5 Minuten machen und davon machen wir so einen Abend lang. Nee, dann machen wir das Vorschlag. Ja? Intro haben, machen wir einfach an einem Abend 10 Folgen, um das möglichst oft spielen zu können. Falls wir irgendwann mal ein neues und so. Was? Was? Nichts. Ich verstehe nicht. Jetzt. Na, im Sinne von, erzählen Sie mal Ihre wahre Geschichte nochmal. Naja, wenn man ein neues Intro hat, was man gerne spielt, dann spielt man es einfach 10-mal und das sind dann ja auch 10 Folgen, weil jedes Intro eine Folge, also der... Ach so, aber trotzdem nur eine Folge. Das heißt, wir haben eine Audiodatei und da drin befinden sich Folge 65, 66, 67. Zum Beispiel. Ah ja. Du meinst ein Serienfinale? Das sind ja auch mal 2 Nummern. Ein Doppelpodcast. Ja! Alles über 90 Minuten ist ein Doppelpodcast. Ja. Oder einfach 2 Teile mit Cliffhanger in der Mitte, das wäre schon mal was. Du meinst, so wie bei die nackte Kanone, wo alle stehen bleiben? Nee, ganz im Gegenteil. Jemand sagt irgendwas und dann kommt diese Endmusik der Lindenstraße. So. Wo ist deine Hose? Genau. Ende. Spiel das mal ein, bitte, von YouTube. Oh, Lindenstraße Ende, weil das ist, ich muss mal sagen, die Lindenstraße hat das mit dem Cliffhanger ja schon vor über 20 Jahren gemacht. Regelmäßig. Und die Musik, die zum Cliffhanger, ich weiß nicht, habt ihr die, Cornelis, hast du die gerade so vor Augen? Ich war jahrelang Lindenstraßen-Fan. Ja. Ja, ich habe die vor meinem geistigen Ohr. Und die ist super gut, ne, fürs Ende. Ja. Wo war sie eigentlich hin? In die Disco. Aber nur bis 10. Was ist denn da? sie gestern? Im Konzert. Das ist, ich weiß nicht, ob es die Musik ist. Und mit wem bitte? Nee, das ist nur. Ja, das ist schon richtig, aber du musst ans Ende des Videos gehen. Mach mal genau dahin. Gleich. Zurück. Ah. Und es klippt. Mach mal leiser. Schnell, schnell, bevor es kommt. Schnell. Ah. Echt? Wo ist deine Hose? Nicht dazwischen brabbeln, machen wir jetzt mal, muss mal leiser, das gibt schon wieder. Und dann fragt Cornelis gleich mal, wo ist deine Hose? Mann. Das passt doch schon fast. Jetzt. Mann, also. Also, wo ist deine Hose? So. Ja, das ist doch schön, oder nicht? Deutlich. Ach, Link ja. Zum Einspieler. In den Chat, bitte, Dennis. Ja. Habe ich jetzt natürlich wieder zugemacht direkt. Können wir machen. Aber im Zweifel können wir aber auch übrigens auch noch, wenn man lange sucht bei Google, mit einem Eintrag in irgendeinem Forum, ich bin für bessere Folgen in der Lindenstraße, so aus dem Jahre 1900, 2100, irgendwas, egal. Von dir? Mhm. Ja, weil alle Folgen waren eigentlich schlecht. Also meine Mutter hat das eine Zeit lang eigentlich regelmäßig geguckt und nannte das immer Sesamstraße für Erwachsene. Und ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber bin bestimmt jedes Mal, also ich weiß nicht, gefühlt bin ich 20 Mal drauf reingefallen und dachte, oh, was ist das denn für ein tolles Programm? Was kommt denn da? Und dann war es Lindenstraße. Ich dachte irgendwie jedes Mal, irgendwie bist du auf den Witz schon mal reingefallen. Daran mein Bruder und ich waren wirklich Fans, also Hardcore-Fanboys mit Lindenstraße. Ich so 18, mein Fernseher hatte ich erst mit 18 oder 17 bekommen, also sehr spät. Und er war ein paar Jahre jünger und wir haben das wirklich mit großer Hingabe und großer Vorfreude jeden Sonntag geguckt. Und jedes Mal hinterher uns geärgert, dass die Folge eigentlich beschissen geschrieben und gefilmt und alles war. Aber es hat eine Weile gedauert, bis wir davon loskamen, bestimmt 3-4 Jahre. Ich fand das immer langweilig, ich habe es halt geguckt, weil es halt gerade lief. Es gab ja nur zwei Programme. Nee, Quatsch. Du bist immer so, als wärst du so viel jünger als ich, das ist doch gar nicht wahr. Wo war ich jetzt? Genau. Ich fand das immer langweilig, aber es lief halt im Wohnzimmer und dann war ich da halt. Aber im Nachhinein finde ich es gar nicht so schlecht. Also das, was ich mich noch erinnere, das war eigentlich gut. Weil ich muss es auch so Mitte der 90er geschaut haben, als nämlich hier, wie heißt der jetzt, der jetzt in auf Mallorca Schlager singt, der jetzt auch wieder vor ein paar Folgen mal mitgespielt hat, um Jürgen Drews? Nein. Till Schweiger? Um wiederzukommen, um die Leute zu erpressen. Der. Ist es nicht der Sohn von den Beimers? Meinst du Holger Apfel? Klaus? Klausi? Nein, nicht Klausi. Klausi ist es nicht. Der andere. Klausis Kumpel. Benny. Die zusammen Nazis wurden. Benny, der andere, ne? Benny. Gespielt von diesem Kölner Schauspieler. Du weißt doch, wen ich meine, Cornelis. Ich habe Benny nicht mehr erlebt. Das war. Nee, wer war das nicht? Zeit. Benny? Wer war das denn noch? Aber war nicht Til Schweiger auch mal ein Sohn von den Beimers? Weiß ich nicht, aber wie hieß der denn noch, Mann? Lindenstraße? Schlagersänger. Also, auf jeden Fall, ich habe Lindenstraße, finde ich, habe ich nie gesehen bisher. Willi Herren, verdammt. Ach Willi der, Herren. Der Nazi, ja, ja, aber ja, genau, der war noch Nazi. Länger da. Und der hat doch. Ich und, ganz der, zum, ja, die ganze und der Zeit hat doch. Und der hat doch Klausi ins Nazitum verführt, war das nicht so? Ja, ja, alle. Ja. Der hat auch dann noch ein Brötchen, Bier-Imbiss da und keine Ahnung, ich glaube, einen Bomber hat auch mal gelegt, Zeug. Der war gut. Olli Klatt hat er gespielt. Olli Klatt, genau. Von 92 bis 2007 in 170 Episoden. Und jetzt ist er aber von, ich habe neulich zufällig, ganz zufällig Lindenstraße geschaut und da war er auch. Achso, ab im November wurde bekannt, er ist jetzt wieder festes Ensemble-Mitglied. Aha. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Lindencars. Nee, und wenn wir dann nämlich, das war auch ganz gut, ja. Weil ich hatte es noch, nämlich noch im Kopf, so diese Nazi-Folgen, und irgendwann wurde dann halt irgendwie das habe ich noch so ganz, also jetzt muss ich auf jeden Fall Mitte der 90er, aber das war auf jeden Fall so diese Lichtenhagen-Zeit müsste das gewesen sein, ne? Ja, es kommt hin. Also ich habe das irgendwie bis 97, 96, 97, 98 so geguckt. Ja, doch, da war er noch dabei. Hm. Genau. Du meinst, die Lindenstraße hat diesen Anspruch, dieses Gesellschaftsrelevante abzubilden? Ja, und zwar schon immer. Und zwar als so, erste... So als wie erste, der Tatort. Nee, als erste Serie und die waren immer sehr früh und sehr, sie haben sich sehr deutlich mit Themen auseinandergesetzt und dabei eine sehr progressive Haltung eingenommen. Das haben die Golden Girls auch gemacht. Recht früh die ersten Homosexuellen im Fernsehen irgendwas. Genau, der erste homosexuelle Kuss im Fernsehen. Der Arzt, ne? Dings Carsten, genau. Zu Themen auch dann AIDS und entsprechend alles, glaube ich, auch sehr früh im Fernsehen. Also viele Themen. Also es wird immer viel Witze gemacht über die Lindenstraße. Und oft auch zu Recht, weil das halt oft irgendwie ganz voll unterbricht es immer die Wahlberichterstattung. Aber, also der Anspruch, den die Serie hatte, zumindest, der ist ganz gut eigentlich. Und also es ist, es kann mein verklärtes Bild jetzt sein. Ja. Aber ich glaube, die Serie ist besser, als ich sie damals gefunden habe. Das würde ich damit ausdrücken. Das Einzige, was ich über die Lindenstraße weiß, dass es irgendwie an Wahlabenden halt, wenn die Folge ausgestrahlt ist, es alternative Enden gibt manchmal. Mhm. So auf das Wahlergebnis reagierend. Das habe ich auch einmal. Einen Abend weiß ich, da war es. Sie haben gerne Aktualisierung gemacht. Das war auch immer ein bisschen cheesy, weil sie dann relativ kurzfristig noch irgendwie mal so einen Satz neu gefilmt haben nach dem Motto, oh, dieses Ereignis in Tschetschenien ist jetzt aber ganz besonders schlimm. Und es wirkte halt immer furchtbar aufgesetzt, weil es furchtbar aufgesetzt war, weil es halt kurz vorher nochmal reingefummelt wurde. Aber zumindest haben sie versucht, da sehr aktuell zu sein. Also ich meine, es war so, dass es tatsächlich, je nachdem, ob die SPD oder die CDU gewonnen hat, die Mehrheit hatte, dann war ein anderes Ende. Ich weiß nicht, ob das 2002 war oder so. Oder 2005, ich glaube eher 2005. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, Lindenstraße halt. Ja, und Olli ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Und das Erste, was Olli gemacht hat, der war ja immer das Arschloch, ne? Der war immer der Böse, oder nicht? Mhm. Ja. Der kam nämlich erstmal wieder und hat die ganzen hier kleinen Lädenbesitzer alle erpresst. Fand ich sehr schön. Das war nämlich vor ein paar Wochen. Habe ich mal irgendwann zufällig immer sonntags drauf gestolpert, habe immer so eine halbe Stunde Lindenstraße geguckt oder so. Mein Beileid. Ja, mein Gott. Ist halt Fernsehen. So. Warum kommt das in der Vorberichterstattung? Was ist das denn? Das ist doch überhaupt nicht egal. Na, stopp. Du sagst. Wir sind noch bei der Republik bei eigentlich. Was? Oder? Cornelis, was? Wir sind noch beim Fazit von der Republik eigentlich, oder? Achso, stimmt, ja. Na, ja, das ist richtig. Das glaubt ihr. Die Shownotes haben aus der Lindenstraße ein eigenes Kapitel gemacht. Bist du schon wieder da im Petto? Das war angucken. Eigentlich ich. Ja. Du warst das. Der Grün bin ja ich. Das doch mal noch hingeschrieben. Nein, im Shownote-Pad, das ist ein anderes Pad. Ach so, ja, das habe ich gar nicht auf. Die greifen zwar auf unsere Ressourcen des uns geschriebenen Pads vor und das ist auch nach wie vor hier unser. Kennen die das, Pad? Ja. Hast du geschickt? Ja, Mr. Mo kennt das. Zumindest. Und das ist auch nach wie vor unsere Regie. Ah, danke, Chat. Mhm. Sendungsstruktur. Egal. Machen wir mal weiter. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir überlegen uns was. Ich kann nicht sagen, ob ich das schaffe. Zum Kongress? Ja. Weiß ich wirklich nicht. Weil das ist eine ganze Reihe von Problemen. Meinst du, diesmal geht die Waschmaschine kaputt? Also finanziell ist das immer irgendwie fragwürdig, obwohl das noch halbwegs günstig für mich zu realisieren ist, weil ich bei einem Kumpel pennen kann. Aber selbst das kostet dann ja irgendwie 300 Euro oder so. Aber ich muss da Urlaub nehmen auf jeden Fall. Aber das nehme ich sowieso über Weihnachten bis Neujahr. Die Frau muss da Urlaub haben. Mhm. Dann kommt es ganz drauf an, wie lange wir vorher in Ostfriesland sind. Wenn wir da schon seit Mitte Dezember rumgammeln, kann ich mal für eine Woche verschwinden. Ah, aber wenn nicht, dann ist schwierig. Wenn nicht, ist halt irgendwie schon schwierig, genau. Und ich muss halt direkt am 2. Januar geht der Einführungslehrgang für die Anwaltsstation los und der ist Dienstpflicht und da kriegen wir keinen Urlaub. Mhm. Das heißt, ich muss dann auch sozusagen relativ zügig wieder nach Berlin. Ja, aber das ist ja kein Problem, es geht ja nur bis zum 30. Ja, ich weiß. Trotzdem heißt das dann, dass ich danach nicht mehr wirklich Zeit habe. Ich kann dann nochmal zurück nach Ostfriesland fahren. Aber, also jedenfalls, wenn du bist ja wahrscheinlich über Weihnachten in Ostfriesland, das ist eher wahrscheinlicher. Das ist eher wahrscheinlich, es sei denn, es kommen Dinge dazwischen, die dann wir aber nicht aufmachen können. Eine Tagesfahrt nach Hamburg sollte drin sein, oder? Wenigstens eine Tageskarte und einen Tagesausflug nach Hamburg. Also. Ja, wir müssen sie jetzt nicht festnageln, aber. Jetzt sind halt immer 3,5 Stunden Fahrt von da aus, weißt du? Ach, stimmt, das ist ja da und Hamburg ist da. Genau, also wenn ich das mache, dann muss ich über Nacht bleiben. Okay. Das ist auch kein Problem. Es lohnt sich eigentlich kaum. Wenn, dann müsste ich irgendwie morgens an dem einen Tag losfahren und nachmittags an dem nächsten Tag wieder zurück oder so. Und dann müsste ich schon wieder für 2 Tage bezahlen. Und Tageskarten sind so teuer, dass ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ja, ist egal. Im Zweifel, ja. Du kannst nicht einfach übernachten drin. Nee, ich kann bei einem Kumpel in einem richtigen Bett übernachten. Nee, dann ist billiger, weil dann bist du ja schon drin. Für umsonst. Nee, was weißt du was, die 5 Euro, ja, um mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn zu meinem Bett zu fahren, die sind mir dann doch wert. Tageskarte. Und es geht mir auch gar nicht so sehr ums Geld. Ich sag nur, das ist auch immer ein Faktor, aber das ist sozusagen der limitierende Faktor, ist hier die Zeit. Zumal ich auch nicht so viel Urlaub nehmen kann, weil wir auch noch am Anfang der Verwaltungsstation, das ist nämlich noch Verwaltungsstation bis Ende Dezember, nehmen wir Sonderurlaub, weil wir dann eine AG-Fahrt machen. Und ich kann schlecht, ja, das ist, man kriegt nämlich Sonderurlaub, ja, beamtenrechtlichen Sonderurlaub kriegen wir. Und was guckt ihr euch an? Paragraphen in Augsburg oder? Und dann fahren wir ins Ausland und dann machen wir da ein juristisches Programm. Das muss 6 Stunden am Tag juristisches Programm geben. Erst nur dann wird das als Sonderurlaub anerkannt. Okay. Und danach haben wir Freizeit. Das heißt, ihr fahrt nach Polen saufen, aber 6 Stunden lang lest ihr Paragraphen. Nein, das ist nicht wahr. Tschechien. Ich schwöre. Also nee, wir wissen es nicht. Also geplant ist Prag oder Istanbul und wir würden es gerne mit der anderen AG zusammen machen, mit der wir immer im Einführungslehrgang sind und die hatten Prag oder Amsterdam so auf der Karte. Mhm. Vermutlich wird es Prag. Ist auch das Angenehmste von Berlin aus. Es ist auch quasi Mitte zwischen Amsterdam und Istanbul. Das stimmt. Ja. Gutes Argument. Naja, nicht ganz. Ja, aber ich weiß, was du damit sagen willst und ich kann dem folgen. Ja. Gut. Apropos Strafrecht. Recht. Ach, ich hab die Überleitung. Ich wollte eine goldene Moderationsbrücke machen. Ja, ich bin jetzt nämlich seit Anfang Juni. Wir haben Juni, ne? Ist richtig, ja, genau. Ja. In der Strafrechtsstation. Das heißt, ich gehe zur Staatsanwaltschaft. Und jetzt wird's witzig. Habe ich das Gefühl. Darfst du eigentlich erzählen drüber? Oder ist das eher so Dienstgeheimnis? Warum nicht? Nö. Also, solange ich hier keine persönlichen Geheimnisse von irgendjemandem ausplaudere. Also meine Nachbarn sind nicht irgendwie, nichts, was ich wissen müsste. Gut. Kannst du mir mal eine Akte... Und wenn, dann dürfte ich es ja auch nicht sagen. Habe ich eine Akte? Ich kann doch abstrakt darüber berichten, was mir da beigebracht wird und passiert. Und ich glaube, also erstens ist es lustig, weil man ist ja bei der Staatsanwaltschaft in der Strafrechtsstation im Referendariat und man muss so eine Sitzungsvertretung machen für die Staatsanwaltschaft. Das heißt, du gehst quasi als Ersatzstaatsanwaltschaft. Nö, Vertreter der Staatsanwaltschaft. Okay, dann sitzt du tatsächlich da auch in dem feinen Zwirn und darf Staatsanwalt spielen? Vorgeschrieben ist weißes Hemd plus weiße Krawatte oder weiße Fliege. Weißes Hemd und weiße Krawatte? Mhm. Aber, hä? Ist so. Richter tragen das auch. Richter tragen es in ganz Deutschland. Und das mit der weißen Krawatte und weißen Fliege bei den Staatsanwälten ist nicht in ganz Deutschland so. Okay. Das kommt immer wieder so ein bisschen drauf. Aber tragen die dann was drüber über dem Hemd? Robe. Die Robe, okay. Ja. Dann darf ich ja Robe tragen. Das durfte ich, als die Sitzungsleitung in der Zivilstation gemacht habe, nicht. Weil ich wurde ja schon mal auf die Menschheit losgelassen. Das würde ich eigentlich gerne mal sehen. Gibt es da irgendwo Fotos? Google mal. Von der Sitzungsleitung? Nee, aber von alles, dir. Nein, von dir in Robe. Ach so. Mit allem drum und dran so richtig. Nee, würde. Ich kann gerne immer Bescheid geben, wann ich Sitzungsvertretung mache und in welchem Saal das ist. Es wird hier jetzt im Amtsgericht Tiergarten sein, auf jeden Fall. Das sind öffentliche Sitzungen. Ob ich mal eine Mittagspause mache? Das sind öffentliche Selfie. Sitzungen im Regelfall. Ich habe jetzt gelernt auf der Blicker, was das ist. Bitte? Einmal so ein Bild, ein Foto, ein Selfie. Rinke so. In Robe. Mach mal ein Selfie in Robe. Genau. erstmal das Amt dem verboten. Und die Richterin soll dann so eine Fotobomb hinten betreiben. Mit Duckface. Mit Duckface. Oder der Angeklagte mit Duckface, nachdem er zu 2 Jahren und 3 Monaten ohne Bewährung verurteilt wurde. Genau. Ja. Ich will sagen, das ist schon mal lustig. Man muss, und das läuft auch ganz witzig ab, ja. Ich weiß, habt ihr schon mal so eine Strafakte gesehen? Nee. Oder ist das, was ich bei dir gesehen habe? Nee, das sind Zivilrechtsakten und die hast du auch nicht gesehen. Im Übrigen, Herr Kater. Okay. Ich habe bei dir ein Foto gesehen von einem ausgeblurrten. Und genau so ist das. Ja. Ja, sorry, das lag halt auf meinem Schreibtisch, Alter. Du musst in meinem Arbeitszimmer pennen. Aber da lagen Sachen drüber. Ja, es sind keine Personalien verraten. Das ist auch weit weg gewesen von mir. Also, das ist alles nicht. Ich habe nur gesehen, dass es grün ist, glaube ich, oder rot oder. Beschreib's noch. Nee. Beschreib's noch. Nee. Also, genau, die Strafrechtsakten sind rot. Und die sind so, ja, das kommt drauf an. Sind die so wie in amerikanischen Filmen mit dem Passfoto so reingeklippt und? Nee, so gibt das nicht. Also, es ist schon, also, erstmal sind die rot. Dadurch kann man die von außen ganz gut sehen. Und, dann sind die immer, das kommt halt auf den Umfang drauf an, ja. Ein Ladendiebstahl wird ein geringerer Aktenumfang sein als irgendwie ein Mord oder so. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Aber die, sagen wir mal so, zwischen 100 und 200 Seiten vielleicht. What? Ist so eine Akte. Ernsthaft? Naja, klar. Was ist denn da drin alles? Naja, also erstmal im Regelfall gehst du zur Polizei und gibst eine Anzeige auf, dann ist da das Anzeigeprotokoll drin und dann allerlei staatsanwaltlicher Verfügungskram hier, mal den Zeugen, mal dem hier Beschuldigten einen Anhörungsbogen schicken und dann kommt der zurück mit der Post und hier wurde abgeschickt. Da sammelt sich halt alles am Ende. Da ist halt viel Schrott drin. Das, okay. Das doppelt sich dann auch alles und dann manchmal macht die Polizei noch so einen Sachstandsbericht und so. Also man kann sich ja allerlei vorstellen. Sehr viel Metainformation. Am Schluss ist auch noch die Anklageschrift dann halt drin. Aber du bekommst halt als Staatsanwalt, es ist ja nicht so, dass du deine eigenen Anklagen vor Gericht vertrittst. Das ist gar nicht durchsetzbar, gar nicht umsetzbar. Weil zu viel ist. Naja, nee, nicht weil es zu viel ist. Das kann sein, das muss aber nicht so sein. Also ein Staatsanwalt ist im Gegensatz zu einem Anwalt nicht auf einen Fall angesetzt, sondern kriegt einfach mal die Akte vor die Nase und muss dann mal vor Gericht dafür und wenn mal Nee, das ist ein bisschen anders. Du bist in deinem Dezernat und bearbeitest da so bestimmte Sachen. Zum Beispiel bist du in der allgemeinen Strafrechtssuppe, die gibt's so, und dann bist du nach Buchstaben eingeteilt. Oder du machst jetzt allgemeine Strafrechtssuppe. Ja, so allgemeine. Oder du machst halt, ich gehe halt zum Betäubungsmittel und Strafrecht und organisierte Kriminalität. Gibt's dann auch so das Marihuana-Päckchen dann in der Akte drin? Das so? Ist meine. Nein, das kommt natürlich in die Asservatenkammer, fein säuberlich weggesperrt. Hast du einen Schlüssel? Nee, den bekomme ich auch nicht, aber da kommt auch so schon genug weg. Das ist irgendwie, da ist irgendwie echt riesiger Schwund, ja. Das ist echt richtig schlimm. Ja. Aber das ist ja auch kein Wunder. Aber egal. Aber wie geht das denn verschwunden? Geht's einfach Mitnahme? Ja, das wird sich halt jemand mitnehmen, der einen Schlüssel hat. Also, wie soll es sonst verschwinden? Aber wer hat denn alle Schlüssel? Die halbe Welt? Nennt sich das nicht Gutachter? Bitte? Nennt sich das nicht einfach Gutachter, wo das immer hingeht? Ja, das kommt ja darauf an. In Luft, Airquotes. Das kommt ja darauf an. Du gibst ja nicht bei jedem Scheiß einen Gutachter in Auftrag. So ein Gutachter, in Anführungszeichen. Ich kann es ja nur mit meiner Erfahrung aus amerikanischen Polizeiserien erzählen. Da ist halt einfach ein griesgrämiger alter Sack voll von der Kammer und den muss halt bestechen, um reinzukommen. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, aber es kommt halt genug weg. Nicht nur in Berlin, sondern überall. Und was soll es sonst sein, als dass sich da Leute was mitnehmen und das selber benutzen oder verkaufen oder so. Aber ist jetzt auch nicht so wild, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Du hast halt diese Akte und dann gibt es noch eine Handakte. Das ist quasi ein dünner Aktenauszug. So ein too long didn't read. Genau, so ein TLDR in Aktenform. Da sind so ein paar wesentliche Sachen drin und die Anklageschrift. Die Key Facts. Um mal ein bisschen Marketing-Bullshit anzuwerfen. Um diese Handakte. Also Sitzungsvertretung, genau. Und du bearbeitest halt ganz normalen Scheiß und sagst du, alles klar, Anhörungsbogen rausschicken, Verfügung schreiben, dann macht das, dann wird das alles rausgeschickt. Oder zum Schluss halt Anklage jetzt schreiben und dann hier Anklage zu Gericht schicken und beantragen, dass die meinetwegen die Hauptverhandlung eröffnet wird. So. Also die Anklage zugelassen und Hauptverhandlung eröffnet. Du kannst aber nicht deine ganzen Anklagen selber vor Gericht vertreten, das ist einfach nicht möglich. Ganz einfach, weil du selber nicht die Termine festlegst, sondern jemand anders, nämlich das Gericht. Und wenn das Gericht sagt, hier, keine Ahnung, 7. Juni, 9 Uhr morgens und du hast am 7. Juni Urlaub, dann wird das nichts mit deiner Anklage. Und deshalb werden Staatsanwälte für Sitzungsvertretungen einge... Also quasi, sie kriegen einfach, hier, das sind deine Terminliste an dem Tag... Genau, du kriegst halt eine Woche vorher also am Anfang der Woche für die nächste Woche wird bekannt gegeben, diese und jene Staatsanwälte haben Sitzungsvertretung in diesen und jenen Räumen des Amtsgerichts oder Landgerichts oder keine Ahnung was. So. Hier sind ihre Akten, viel Spaß. So, und dann steht da, genau, das sind die Fälle, die du machst und dann sagst du, alles klar, gib mir die Handakte oder so, den genauen Ablauf kenne ich noch nicht, aber so, ne, auf jeden Fall kriegst du halt die Handakte. Und dann läuft das so, bei uns wird das dann so sein, wir kriegen am Tag vorher die Handakte, die können wir uns hier durchlesen. Oder zwei Tage vorher und gehen dann nochmal zum Ausbilder, bequatschen das alles und dann sitzen wir da und machen halt diese 5, 6 Fälle, die dann passieren. Und wir kennen nur diese scheiß Handakte. Da ist im Wesentlichen halt die Anklageschrift drin, die du am Anfang vorlesen musst. Und dann musst du halt... Also das heißt, du warst im Zweifel auch ein unwissender Depp da am Ende, oder? Wenn da irgendwie so ein Spezialteil-Fact im Fall auftritt, dann bist du als erstes... Fängst du das mal an, in deine Akte zu blättern, oder? Ja, so groß ist sie ja gar nicht. Die hast du auch vorher gelesen. Ja. Und eigentlich sollte das... Aber im Idealfall müsste ja alles drinstehen. Ja, es gibt auch in der Anklage noch so etwas wie einen Punkt, der heißt wesentliches Ergebnis der Ermittlungen. Mhm. Wenn man aber zum Strafrichter anklagt, das sind quasi die kleinen Fälle vom Amtsgericht, dann kann man das weglassen, sagt die StPO. Und wenn man etwas weglassen kann, dann lässt man es auch weg. Ja. Das klingt alles stark nach auch eine gute Show machen, in Anführungszeichen, oder? Ja, ist also es auch, klar. Auftreten und dann die tolle Robe und alles das. Genau. Und ich dachte auch, wenn die meisten Leute wüssten, wie das eigentlich abläuft und dass der Staatsanwalt, der da sitzt, zu 95% null Ahnung hat von dem, was da eigentlich passiert, ja, sondern einfach nur weiß, so dass jetzt die Verhandlung, es geht ungefähr da und darum und diese und jene Dinge könnten jetzt vielleicht passieren und darüber habe ich mir vielleicht vorher schon mal Gedanken gemacht, aber sonst weiß ich nichts, dann sähe das, glaube ich, ganz anders aus. Ich glaube, ich muss einfach mal einen Tag irgendwie, wenn ich mal irgendwie einen Tag frei habe, mich einfach mal in Amtsgericht setzen und einfach mal öffentliche Verhandlungen mal zuhören, weil ich bin echt halt interessiert. Und zwar einfach mal was für den anderen Podcast, den ich da mache. Am Amtsgericht Tiergarten werden jeden Tag so um den Dreh 600 Hauptverhandlungen durchgeführt. What the fuck? Du kannst da einfach reinspazieren. Das ist mit dem Reinspazieren mir klar, aber die Zahl 600 Hauptverhandlungen pro Tag. Ja. Na, das ist, der Witz ist, es gibt halt in Berlin sind die amtsgerichtlichen Bezirke? Strafsachen. Also genau, es gibt ja Amtsgerichtsbezirke und es gibt so Konzentrationen, nennt sich das. Da gibt es noch Konzentrationsverordnungen. Zum Beispiel Verkehrssachen, also Verkehrs... Also Amtsgerichte spezialisieren sich in Berlin. Im Zivil, ja, das heißt spezialisiert, so ist ja. Ja. Also Verkehrsunfälle sind alle beim Amtsgericht Mitte, egal wo die in Berlin passieren. Auch wenn normalerweise das Amtsgericht Lichtenberg zuständig wäre, weil das im Bezirk des Amtsgerichts Lichtenberg wohnen die beide und da ist der Unfall gewesen, dann wäre ganz klar das Amtsgericht Lichtenberg zuständig, aber das geht zum Amtsgericht Mitte. Und Amtsgericht gibt es halt nur Tiergarten. Aber okay, es ist ja in Berlin auch, glaube ich, nicht tragisch, weil alle Amtsgerichte, glaube ich, ziemlich gut erreichbar sind von irgendeinem Punkt in Berlin. Also glaube ich, in Niedersachsen würde das halt nicht funktionieren. Ja, klar, ja. Das kannst du nur im Stadtstaat machen, ja. Logisch. Okay, also Tiergarten ist halt also die Strafsachen. Also, genau, also wenn man da Bock hat, dann spaziert man einfach hin, möglichst keine Waffen oder Messer oder so dabei haben und reingehen. Auch und keine Aufzeichnungsgeräte? Ja, schwierig. Also vorher immer bei der Pressestelle anfragen. Und ja, dann kommt es ganz drauf an. Also jetzt ist ja auch nachvollziehbar. Einen der Richter, den ich jetzt in der AG hatte diese Woche im Einführungslehrgang, der war eigentlich so entspannt, bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass der das ganz okay fände. Der war mal in der Pressestelle, ist er jetzt nicht mehr. Aber das kommt halt immer auf die Behördenleitung an. Aber Berlin ist auch ein bisschen schwierig, für mich zumindest. Und die Frage ist überhaupt, was möchtest du überhaupt aufnehmen? Naja, normalerweise, also wenn wir jetzt über den Podcast sprechen, den ich ansonsten mache, nehme ich normalerweise einen Dialog mit jemandem auf, der mit mir dahin geht. Und das, was da im Hintergrund passiert, ist tatsächlich eher nur Hintergrund oder Inspiration. Es geht nicht darum, bewusst aufzunehmen, was da im Detail passiert. Ja, wo befindest du dich, wenn du sagst, was da im Detail passiert? Na, im Publikum. Nee, das geht auf keinen Fall. Das ist verboten. Ja, okay, gut. Das ist untersagt schon nach SCPO. Da kannst du auch noch so gut auf Leute einreden. Ich wollte gerade sagen, du darfst ja keine Aufzeichnungen von... Also genau, das darfst eigentlich du... wollte ich gerne mal eine Folge machen an Hannover über das Gebäude. Das darfst Verhandlungen du... waren nicht Thema. Das Gebäude ohne Person, ohne Details, ohne alles. Das jetzt, was du eben einbrachtest, das war nochmal ein anderer Aspekt. Das kannst du sicherlich machen, indem du in der Pressestelle schreibst und sagst, hier, wir möchten das machen. Wir kommen auch gerne, keine Ahnung was, in den späten Nachmittagsstunden. Weil dann sind in der Regel keine Verhandlungen mehr. Dann Zeug sind aber noch vorgelegt. Bitte? Zeug wird auch vorgelegt natürlich. Also kann man mal reinhören und durchhören und was zu sagen. Und genau, und also dann sehe ich persönlich da überhaupt kein Problem. Dann ist keiner mehr da. Dann sind halt noch ein paar Wachtmeister da. Dann könnt ihr sagen, hallo, wir sind hier diese und jene. Und dann geht ihr da einfach spazieren. Es ist ein öffentliches Gebäude. Also da kommt ihr ja eh rein, wenn ihr wollt. Ja. In Hannover ist da ein großer Metalldetektor mit relativ viel Böse aus, hat Kamera und Zeug. Der ist halt immer da, klar. Aber ihr könntet ja sozusagen ohne Aufnahmegerät da einfach so reinspazieren und auch drin rumlaufen, solange das Gebäude offen ist. Das ist ja ein öffentliches Gebäude. Ja, klar. Du musst ja keinen Grund haben, um da hinzugehen. Du kannst ja sagen, ich möchte mich einfach mal umgucken. Da kann dir keiner rausschmeißen. Ich müsste ja das Gerät reinschmuggeln. So, aber nein, aber wenn das in der Abendstunde ist, einfach mal fragen. Aber in den Sitzungen geht halt auf keinen Fall. Wenn du eine Presseakkreditierung hast, kannst du halt in den Saal rein und da Aufnahmen machen. Wobei ich bei Tonaufnahmen, also auf jeden Fall Fotos und Filmaufnahmen gehen auf jeden Fall. Tonaufnahmen ist halt schon eher so ein bisschen schwierig, obwohl auch so ein bisschen, solange du halt keine Gespräche irgendwie mitlauscht. Und aber halt, dann gibt's, also man macht dann einen doppelten Aufruf. Ja, am Anfang sagt man so, Pressevertreter, machen Sie Eklipsen. Und dabei müssen quasi schon die Parteien des Prozesses schon da sein. Und dann sagst du so, und jetzt wird die Sache auf, die richtige Sache aufgerufen, und dann muss die Presse halt raus. Mm, okay. Du kannst dich hinten reinsetzen und mitschreiben, gar kein Problem. In Berlin kannst du auch twittern, du wirst nicht rausgeschmissen. Ja, es gibt andere Landgerichtsbezirke in Deutschland und Amtsgerichtsbezirke, die schmeißen dich raus, wenn du twitterst. Also wenn du anfängst, am Handy rumzuspielen, ja, das wäre mehr. Was man nämlich verhindern will, ist so eine Art Live-Berichterstattung. Ja, aber ja, okay. Ja, aber das könntest du auch dadurch erzeugen, dass einfach jemand einfach mit dem Block jedes Mal rein und raus rennt. Ja, aber du merkst ja schon, dass es einfach schon aufgrund der physikalischen Gegebenheiten, halt schon ein bisschen schwierig, und so eine gute Live-Berichterstattung wird es dann halt nicht. Ja. Und dann sagt man, dann ist das schon okay. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Du kriegst halt, also wer Bock hat, ja, einfach mal am freien Tag einfach mal ins Amtsgericht Tiergarten spazieren, so um 10 oder so, schön frühstücken, schön um 10 dahin und einfach mal durch die Gänge latschen, wann sind denn Verhandlungen? Da steht in der Regel nicht dran, doch, eigentlich steht da dran, was verhandelt wird sogar. Da steht dann immer wegen, keine Ahnung, Diebstahls, steht dann auch dann so der Staat versus XY? Nee. Das gibt's nicht. Also ich hab's im Amtsgericht als Gitter war es so, da war ich an dem Tag, als die ganzen Scheidungsfälle bearbeitet wurden. Ja. Das ist dann so eine Liste. Müller gegen Müller. Genau. Ja, aber das ist ja was anderes. Das gibt es in den USA, da stark ist dann, wie ich, in einzelnen Staaten klagt dann der Staat gegen links oder ja, das Volk von so und so, das gibt es auch, aber das gibt es in Deutschland nicht. Da steht einfach nur der Name des Angeklagten. Okay. Oder der Angeklagten. Und dann einfach mal reinsetzen und gucken. Wenn man schon mal Barbara Salisch gesehen hat, dann kennt man die Struktur. Aber der Rest ist halt nicht so. Ist aber trotzdem eigentlich ganz spannend. Also ich finde das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, wenn ich da immer gesagt habe. Das war die Phase nach der Lindenstraße bei mir. Ja. Du ist Barbara Salisch, ja. Oh Gott, oh Gott. Hm. Nee, ist aber durchaus zu empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Weil dann sieht man nämlich auch mal, wie das alles funktioniert. Vor allem ist man vorbereitet, falls man selber auf der Anklagebank mal sitzen sollte. Ja. Na gut. So. Und du bekommst halt diese dünne Handakte, hast keine Ahnung, was du machst, und dann hast du da irgendwie deine 5 Fälle oder so, und dann gehst du halt nach Hause. Das, in amerikanischen Polizeiserien ist der Job des Staatsanwalts irgendwie spannender als das. Ja, die amerikanische Staatsanwaltschaft ist ja auch noch ein bisschen anders. Also in Deutschland muss die Staatsanwaltschaft ja grundsätzlich die Wahrheit ermitteln. Also alles, was für und was auch gegen den Angeklagten spricht. Von Amts wegen ermitteln. Schreibt das Gesetz vor, okay, ja. Genau. Das tun die auch im Großen und Ganzen. Ja, ich will es auch nicht bezweifeln. So, dass die natürlich auch aber die sind halt Teil der Strafverfolgung, Punkt. Ja, genau. Dass die halt auch mal ein bisschen übers Ziel hinausschießen, keine Ahnung, ist alles klar, aber so im Wesentlichen tun die das. In den USA ist es sozusagen von der Ausgangsposition teilweise schon ganz anders. Da wird nämlich dann einfach gesagt, nö, du bist halt jetzt gegen den, du musst den jetzt halt verknacken, das ist deine Aufgabe. Ja. Und der Verteidiger ist dafür da, das Gegengewicht zu sein. Und die Jury entscheidet. Das könnte auch ein moderner Stierkampf oder... Ich war's nicht, ich war's. Es war Firefox, will Update machen. Verbiete es ihm. Es wird besser, so. Es wird bald besser. So. Und dann habe ich AG. Ja. Also, Referendariat habe ich schon mal erklärt, wie das eigentlich läuft. Man hat eine Ausbildungsstation, da geht man halt zum Ausbilder. Jetzt bei der Staatsanwaltschaft gehe ich zu meiner Staatsanwältin, die mich ausbilden wird. Und dann habe ich einmal die Woche AG. Imperium. Da! Mann! Kannst du vorbereiten? Müssen die das sofort abspielen? Dann habe ich einmal die Woche AG, was so eine Art elaborierte Schulsituation ist. Man hat so einmal die Woche 3 Stunden Theorieunterricht und dann schreibt man. Also Frontalunterricht. Ja, was heißt Frontalunterricht? Aber halt Unterricht. Ja. Natürlich auch so ein bisschen üben, was man so macht, und dann schreibt man noch ein paar Klausuren und so. daraus gliedert sich das. Und dann gibt es noch Zusatzveranstaltungen. Und bei der Staatsanwaltschaft gibt es jede Menge Zusatzveranstaltungen, weil sich das einfach anbietet. Was ist eine Zusatzveranstaltung zum Beispiel? Zum Beispiel werden wir die JVA Moabit besuchen. Ah, sowas. Und wahrscheinlich auch sogar die JVA Tegel besuchen. Und eventuell sogar noch eine neue JVA, die außerhalb Berlins für Berlin gebaut wurde, besuchen. Du meinst diese JVA dann für Berlin-Brandenburg? Genau, die jetzt irgendwie... Das ist dann auch alles Arbeitszeit. Das klingt ein bisschen wie freiwillig extra, aber das ist Arbeitszeit. Ja, also, naja, Arbeitszeit ist, also grundsätzlich ist es so, dass wir eine 40-Stunden-Stelle haben. Aber wir sind ja sozusagen so wie Beamte, also wir sind Angestellte, aber haben beamtenrechtliche Pflichten, aber kaum noch beamtenrechtliche Rechte. Mhm. Also doppelt gearscht. Ja, das ist irgendwie ganz fürchterlich. Das ist auch der Grund, warum wir irgendeinen Sonderurlaub kriegen. Da geht dann Beamtenrecht übrigens lustigerweise wieder. Also, egal. Du bist Angestellter, dafür gilt dich als quasi normales Arbeitsrecht? Nein. Also ganz angestellt bin ich nicht. Ich bin in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Okay. Das ist so ein Twitter-Wesen. Ja, das ist auch ganz lustig, weil ich zahle Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und zur Krankenversicherung, aber nicht zur Rentenversicherung. Weiß der Geier, warum das so ist. Das kann dir auch keiner beantworten. Es ist einfach so. Ja. Also hat sich wahrscheinlich vor 50 Jahren einer gedacht, wisst ihr was? Machen wir mal. Nee, nicht vor 50 Jahren. So alt ist es ja noch gar nicht. Nee, bis vor 10, 15 Jahren waren die alle noch Beamte. Also Beamte auf Widerruf. So nach dem Motto, du bist Beamter, aber wir schmeißen dich dann meine raus. Ja, das hatte halt alle möglichen Probleme. Zum Beispiel, dass viele halt dann in die private Krankenversicherung gegangen sind. Und dann nicht mehr zurückkommen. Und dann halt nicht mehr rauskamen. Mhm. Ah. Ja, und so ganz, ganz viel Zeug, der da nochmal dran klebte. Das ist aber jetzt auch völlig egal. Nee, und deshalb kommt das, dass wir halt 40 Stunden sozusagen für uns vorgeschrieben sind, aber wir haben halt gar nicht so viel Dienst. Ja. Aha. Aber das heißt aber trotzdem, und ihr habt zwar weniger Dienst, aber du musst trotzdem halt durch Hausarbeiten und ganzes Krempel einfach beschäftigt sein. Ja, du hast ein paar Hausaufgaben, du musst dann irgendwie eine Anklage schreiben für die Ausbilderin, also ich jetzt für meine Ausbilderin werde wahrscheinlich Anklagen schreiben müssen oder Einstellungsverfügung oder keine Ahnung, was für Krempel der da anfällt halt. Und dann noch lernen im Idealfall. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich weniger als 40 Stunden, also ich mache schon weniger als 40 Stunden, aber so 30 Stunden die Woche hat man schon echt mit dem Zeug zu tun. Ja. Und dann gibt's halt noch so Angebote, die kann man dann wahrnehmen. Und im Prinzip könnten sie uns auch dazu verpflichten, aber das machen die halt nicht, weil das ist halt Erwachsenenbildung. Ich war und das hat auch sozusagen alles, es ist alles sehr lehrreich, was da angeboten wird, aber das ist jetzt nicht sozusagen im Hinblick aufs zweite Staatsexamen irgendwie besonders wertvoll. So eine JVA zu besuchen ist halt mal interessant. Ja, ich war in der Wolfenbüttel. Ja, ich war schon mal in Rostorf. Ich war aber in Wolfenbüttel weniger wegen der JVA selber, sondern wegen der Gedenkstätte in der JVA. Ah, okay. Weil das während der Nazi-Zeit war das da irgendwie ganz schlimm. Ich habe mal in Hahn, glaube ich, geschrieben für die Schülerzeitung. Das ist aber wirklich schon 1000 Jahre her. Und vor allem diese JVA Wolfenbüttel ist ja mitten in der Innenstadt. Das ist so ganz komisch. Moabit ja auch. Ja, aber es ist halt ein Stadtstaat hier. Das ist alles Stadt. Ja, aber nicht alles ist Innenstadt. Ja, aber JVA Tegel ist ja auch schon ein bisschen außerhalb. Ja, ne? Okay. Und das ist ja auch noch im Stadtstaat. Warst du nicht aus der Moabit, wo die ausgebüxt sind? Mhm. Und wie war das? Ich hab das irgendwo gelesen. Ich weiß nicht. Ein Twitter-Tweet. Der Ausbruch selber ist nicht strafbar. Ja. Aber das Durchsägen von Stäben wäre zum Beispiel Sachbeschädigung. Ja, das ist korrekt. Da sind wir wieder beim Pfandautomaten, wo wir vorher gesprochen haben. Aber es ist egal. Und falls irgendein Polizist sagt, stehen bleiben, ist das dann noch Widerstand gegen die Staatsgewalt? Nein. Nicht? Nee, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Naja, mit Ausbrechen? Naja, gut. Nee, du musst halt mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt. Aber ich finde, das Ausbrechen aus dem Gefängnis nicht strafbar ist, aber es hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass du wegen dem Grundrechts- und Menschenrechtsdingern und so... Ja, genau. So vom Fu halt. Das ist eigentlich aber Gefängnis... Das Gefängnis an sich selber halt eigentlich... Wenn man die Menschenwürde ganz hart auslegen würde, die Menschenwürde ist unantastbar, ein Gefängnis ja eigentlich nicht gehen würde, weil du ja jemanden der Freiheit beraubst. Ja, das ist halt der schlimmste, der größte Eingriff, den man sich so vorstellen kann. Mhm. Okay. Neben Schlagen oder so oder ins Bein stechen, aber dass das halt irgendwie nicht geht, liegt halt irgendwie auf der Hand. Aber so, die Freiheit ist halt so der schlimmste Eingriff, die Freiheit dir zu nehmen, ist der schlimmste Eingriff, den der Staat tun kann. Deshalb müssen da auch ganz hohe Hürden dran gesetzt sein. Deshalb ist auch einfach U-Haft nicht so einfach möglich und sowas. Okay, wir schweifen wieder ab. Wir schweifen schon wieder ab. Zusatzveranstaltungen. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ach ja, und der Ausbruch war total oldschool. Die haben die Gitterstäbe aufgesägt, sind raus, haben sich mit Bettlagen da irgendwie abgeseilt. Ernsthaft? Ja, und sind dann irgendwie auf so eine Hütte, die an der Mauer steht, um über die Mauer, und dann ist da noch so ein NATO-Draht drauf mit diesem rasierklingenartigen Schneidezeug. Da haben die noch irgendwie auch noch Lagen und Pullover drüber geschmissen und sind hier drüber geklettert und runtergesprungen. Und dann waren sie weg. Und der eine hat das wohl... Das ist wie in so einem ganz schlechten Film. Und der eine hat wohl ein Zettel hinterlassen, also einer war in U-Haft, ja, und der andere saß wegen, weiß ich gar nicht mehr, und der war auf jeden Fall schon in Vollstreckung, also normaler Vollstreckung seiner Haft. Und letzterer hat wohl ein Zettel hinterlassen, auf dem stand, bin in 30 Tagen wieder da, ich habe noch was zu erledigen. Wie ging das dann aus? Das ist super, ne? Das hat Stil, ehrlich gesagt. Könnt ihr das was? Ja, wie ging das dann ganz aus? Ich habe das nicht verfolgt, Einen haben sie gefangen, aber frag mich nicht, welchen von beiden. Der 30 Tage später wiederkommen wollte? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Das wäre ein bisschen tragisch, wenn er sowieso vorhatte, wieder zu kommen und ihn dann vorher einzufangen und der Rest nicht. Naja, egal. Aber das hat ehrlich gesagt Stil. Das ist eher so, das möchte man eigentlich auch, das ist mit den Pfandflaschen wieder. Mit dem den Trick verraten wir jetzt natürlich nicht. Nee. Der bleibt unter uns. Und selber ausbrechen ist halt nicht strafbar, aber wenn du Leuten halt dazu hilfst, auszubrechen, ist halt strafbar. Ach, das ist wiederum strafbar. Ja. Okay. Das ist ein eigener Paragraphen oder ist das irgendwie so ein abgefrühstückter Übernebensatz? Ja, nee, wie heißt denn das hier? Das muss ich ja wieder suchen, da habe ich ja nicht alles im Kopf. Ja, und? Was sagt das StGB? So. Wisst ihr eigentlich, während Rick noch sucht, dass alle Hiwis in Hannover darauf schwören, also vereinigt werden, keine Gefangenenbefreiung zu machen? Das ist doch bestimmt so ein Überbleibsel aus der RAF-Zeit, oder? Ja, möglicherweise ist das einfach ein Überbleibsel deswegen, dass irgendjemand die Vorlage von Bundesbeamten und Bundesangestellten kopiert hat für Uni-Hiwis, was wenig Sinn ergibt, aber vielleicht ist das einfach auch so, ich weiß es nicht genau. Uni-Hiwis werden vereidigt? Gefangenenbefreiung? Ja, das ist hart. Aber die werden, glaube ich, nicht vereidigt, sondern ja gut, es ist, wie heißt es denn? Ja, Verpflichtungserklärung müssen die. Genau, aber es ist trotzdem Teil dieser Erklärung, also insofern. Ja. Das ist auch so viel Verwahrungsbruch und so diese ganzen Sachen. Genau, ja. Gefangenenbefreiung. Muss ich auch schon mehrfach unterschreiben. Egal. Gefangenenbefreiung, Paragraph 120. Wer einen Gefangenen befreit, ihm zu entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis 3 Jahren oder mit Geldstrafen. Stimmt, genau, das ist auch der Paragraph. Alle Dinge, die einem verlesen werden, beziehen sich auf bestimmte Paragraphen, ja. Die werden also ja ausgehändigt. Du wirst also verpflichtet, ein Gesetz zu beachten, was du sowieso beachten müsstest. Ja, hat aber damit zu tun, dass du, wenn du verpflichtet wirst, ein Amt bekleidest und es für diese Amt, hier, ne, Absatz 2, ist der Täter Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter gehalten, das Entweichen zu verhindern, so ist die Strafe bis zu 5 Jahren. Also das heißt, oder Geldstrafe. Das ist eine besondere Strafandrohung. Das ist gut, dass ich das mal weiß, weil das könnte ich gebrauchen bei der nächsten Vereidigung, Verpflichtung. Weil mir so ein bisschen immer der Rahmen fehlt, warum das jetzt auch so besonders bedeutsam ist. Also ich vermute halt mal, dieser zweite Absatz Amtsträger ist vermutlich einfach für den JVA-Beamten drin, oder? Dass der einfach nicht... Nee, für alle. Für alle, die da besonders verpflichtet sind. Hast du gehört? Ja, aber es ist der... Nee, nein, das hat damit zu tun, also grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, das ist nur deswegen da drin, weil das eine besonders hohe Strafandrohung hat. Du, ich meine, in der Verpflichtungserklärung klärst du ja auch nicht darüber auf, dass Strafverhaltung, sondern hier Körperverletzung im Amt besonders bestraft wird, ne? Nee, das habe ich nicht drin. Genau. Und das ist auch hier mit besonderer Strafe bedroht. Das heißt, das kann ja nicht der alleinige Grund sein. Das ist schon ein Grund, aber nicht der alleinige Grund. Das macht man einfach deshalb, weil es besondere Pflichten sind, die halt im öffentlichen Dienst zu beachten sind. Ja, du bist der Repräsentant des Staates. Genau, das ist der Punkt. Genau. Um klar zu machen, dass du einfach... Genau, dadurch was ausstrahlst. Sollte einfach nochmal klar gemacht werden und dann auch nochmal sagen, und euch, auf euch kommen auch besondere Strafen zu, möglicherweise, besonders erhöhte Strafen, wenn ihr solche Taten im Dienst begeht. Das werde ich mit aufnehmen beim nächsten Mal. Das gibt dem Ganzen noch mehr Gewicht und dieses Genau. Sehr schön. Ja, so. Ich war immer noch bei den Zusatzveranstaltungen. Und da gibt es was ganz Tolles. Und da freuen sich immer alle drauf. Was ist auch, das gibt es jetzt bei uns nicht. Und ich finde es ein bisschen schade. Ich frage nochmal nach, ob das irgendwie noch möglich gemacht wird. Einige Staatsanwaltschaften in Deutschland bieten an, dass man sich mal für so einen Tag in der Zelle einsperren lassen kann. Ernsthaft? Mhm. So im Untersuchungshaftteil einer JVA oder auch in der, wenn alles schon zu ist. Also alles schon belegt ist, dann auch vielleicht mal so in der Haftzelle im Gericht oder so. Kostet das was? Nee. Weil du legst ja der Stadt dann ja nochmal extra aus der Tasche. Nicht nur so, wo... Nein, so wird's ja nicht gemacht, sondern wenn was frei ist, ja, und du Lust hast, dann schließt man dich da ein. Ist ja der normale Betrieb, läuft ja. Ja, das meine ich ja, aber ich meine, du verursachst ja in der Stadt dann Kosten, weil du Verpflegung und Unterbringung. So ein Gefängnisaufhalt ist ja nicht billig. Kann sogar sein, dass sie dann sagen, Kosten- und Unkostenpauschale, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt's das. Das würde ich nochmal nachfragen, weil das fände ich, glaube ich, tierisch interessant. Ich höre auch immer nur interessante Dinge von Menschen, die sowas gemacht haben. Okay. Weil also dieses auf einen kleinen Raum eingesperrt sein und das einzige Licht, was kommt, kommt aus dem Fenster und hinter diesem Fenster sind Gitterstäbe und dahinter ist ein Gebäude und hinter diesem Gebäude ist eine hohe Wand und auf dieser hohen Wand ist Stacheldraht und das ist alles, was ich sehe, wohl schon sehr bedrückend ist. Okay, krass. Selbst wenn du genau weißt, morgen früh kriege ich hier ein Brötchen in die Hand und darf ich rausgehen. Okay, ich stelle mir das wirklich krass vor. Ja, ich weiß, ich würde es gerne machen, aber ich weiß es nicht. Du könntest natürlich die Chance nutzen, mal einen Ausbruch zu probieren. Kann das gegen Geld jeder machen? Das wäre doch mal ein Angebot. Du kannst es gerne machen, du musst dich einfach nur verknacken lassen. Nee. Also ich meine, gut, ich müsste dann was tun, wo die Strafe genau einen Tag beträgt. Gibt's da was? Nee, das wird auch so nie kommen, weil die Sachen, für die du einen Tag kriegen würdest, die werden alle eingestellt. Weil der Staat da sagt, den müssen wir jetzt nicht bestrafen. So ein Unsinn, der hält sich ja sonst an Gesetze. Was du machen könntest, wäre... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber die Idee ist, du kannst ja ersatzhaft, und zwar genau, wenn du eine Geldstrafe hast. Mhm. Schwarzfahren reicht schon, glaube ich. Na, musst du schon ein paar Mal öfter schwarzfahren. Außer in Bayern, da geht's, die stellen nichts ein. Aber. Und dann einfach nicht die Strafe bezahlen und sagen, genau, na, dann gehen sie Tage ersatzweise für 2 Tage in Haft oder 10 Tage. Oder also du bekommst halt 15 Tagessätze beispielsweise. Das Dumme ist halt, du bist halt vorbestraft, ne? Also das wird dann halt, 15 Tagessätze werden halt immer wieder gelöscht, aber egal. Und dann zahlst du halt nur 14. Ist der eine halt noch offen. Dann gehst du dafür in den Bauch. Das wäre der Hack, wofür man es machen könnte, weil pro Tagessatz gibt es halt einen Tag ersatzhaft. Obwohl das so leicht auch nicht ist, weil normalerweise werden da alle Register gezogen. Um das Geld einzutreiben. Genau. Ich glaube, das ist, glaube ich, einfach billiger oder am einfachsten, wenn du einfach sagst, hier, ich bin Presse und würde mich einfach gerne meinen Tag einschließen lassen. So wie es Galileo halt macht. Da kommt doch drauf an, welche Presse du bist. Ja. Wenn du sagst, hallo, ich hier Podcaster, bla, ich möchte mal, dann. Bist du halt von der Gefängnisbunte oder so. Dem Yellow Press für Gefängnis. Ja, oder genau, oder einfach mal alle Pressestellen von sämtlichen JVAs in der JVA in der Gegend anschreiben. Und fragen, ob sowas möglich wäre. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Pressereferatsleiter, Anstaltsleiter meinetwegen, der sagt, das ist doch voll lustig, das machen wir jetzt mal. Einfach mal ziehen. Man weiß es nie. Die sind ja recht autonom in ihren Entscheidungen. Die können ja sagen, so was machen wir jetzt. Also. Ich frage mich jetzt, apropos, wir sind ja. Aber mir wäre jetzt so ein Angebot nicht bekannt. Was denn? Ich frage mich, wir hören ja die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man es hört. Feuerwerk. Ja, ob das jetzt im Twitter-Stream auftaucht von 24 Stunden Berlin. Moment mal, nicht vorweggreifen, das können wir gleich nochmal drauf eingehen. Zusatzveranstaltung, ich muss noch 2 Sachen erzählen, die sehr interessant sind, die wir machen können. Eine polizeiliche Nachtfahrt, an einem Wochenende eine Nacht mit der Polizei rumgurken. Was musst du aus Friesland machen? Da ja, ist, glaube ich, langweilig. Hier geht's, glaube ich, schon richtig ab. Also, das ist nämlich so, du wirst dann quasi so einem Streifenteam zugeteilt, ja, setzt dich halt hinten ins Auto. Und dann geht's los. Also, wenn ich den Stream lese, das hört sich lustig an. Ja, wir können jetzt nochmal kurz darauf hinweisen. Also, die Polizei Berlin twittert heute unter Polizei Berlin-E. Oder dem Hashtag 24H-Polizei. Genau. Und zwar 24 Stunden lang wird alles getwittert, was eingeht in die Einsatzzentrale. Genau, es wird direkt aus der Einsatzzentrale rausgetwittert. Mhm, da sitzen 3 Leute mit dem Laptop. Und die Twitter. Und da hast du jetzt gerade zum Beispiel randalierende Ladendiebe in Bohnsdorf. Das ist jetzt das vor einer Minute. Vorher war irgendwie Missbrauch von Notrufen. Mann gibt sich bei 110 Notruf als BK-Beamter aus. Also wer das auch macht. Und ich warte jetzt ganz ernsthaft darauf, dass das Feuerwerk, was wir die ganze Zeit hören, jetzt gleich auftaucht im Stream. Also ich habe schon mal irgendwas von Feuerwerk gelesen heute, dass da mit Vögel beschossen worden seien. Okay. Oh, auch ganz toll. Schlägerei während einer Hochzeitsfeier? Treptow? Ja, also seit 19 Uhr twittern die bis morgen 19 Uhr. Finde ich eigentlich ein sehr interessantes Dings. Mhm. Finde ich sehr schön. Okay. Polizeiliche Nachtfahrt, wie gesagt. Das soll immer recht lustig sein. Habe ich mich für gemeldet. Ob ich einen Platz kriege, ist unsicher, weil die stellen immer nur so ein bestimmtes Kontingent. Weil einfach. Also wahrscheinlich auch beliebt, sehr beliebt, oder? Also bei uns wollte es eigentlich jeder machen. Es gibt Leute, die wissen, dass sie an den Wochenenden, die angeboten werden, keine Zeit haben. Und halt Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht machen, weil das ist mir zu doof. Weil ich hau mir noch keine Nacht hier um die Ohren. Aber tendenziell. Aber macht man das, glaube der Hintergrund des Anbieters ist einfach nur die Polizeiarbeit als Staatsanwalt kennenzulernen, um zu wissen, wie sowas funktioniert. Genau. Aber in Wahrheit ist es doch einfach nur ein riesiges Remi-Demi für die. Ja, das macht halt natürlich alles Spaß. Genauso wie die JVA-Besuche und das, was ich gleich noch erzähle, macht noch viel mehr Spaß. Oh, es wird noch besser? Ja, aber man lernt dabei ja auch. Das ist ja nicht so, dass du machst das und du hast fürchterlich Spaß, aber du nimmst ja trotzdem natürlich was mit. Ja. Da hält jetzt keiner Vorträge, du musst auch nicht mitschreiben und du machst keinen Multiple-Choice-Test danach. Aber du nimmst ja trotzdem was an der Erfahrung mit. Und da ist es einfach so, ne, die Staatsanwaltschaft als Herrin des Vorverfahrens kann ja immer sagen, hier Polizei, ich brauche mal drei Leute, wir machen jetzt eine Hausdurchsuchung, auf. Und dann, wenn du da hingehst und sagst, hier, ich bin Staatsanwalt, gib mir drei Leute, dann müssen drei Leute mitkommen. Weil die Staatsanwaltschaft die Polizei anweisen darf. Ach, okay. Interessant. Ja. So, und jetzt noch die dritte Sache, die du machen wirst. Machst du sie? Und die letzte Sache, die mache ich auf jeden Fall. Die kostet übrigens 10 Euro Unkostenbeitrag. Und zwar, wir gehen zu einem Verein. Dennis, was hast du da für Programme? Mein Twitter. Ich mach's mal zu. Bei einem Verein, der heißt Alkoholtestveranstaltung des Bundes gegen, also Quatsch, Entschuldigung, der heißt Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. Und da machen wir eine Alkoholtestveranstaltung. Oder wie es hier da gibt es 10 Euro Unkostenbeitrag für Getränke und Essen bezahlt man da. Ja. Oder wie es hier mein AG-Leiter schreibt, Saufen unter ärztlicher Aufsicht. Was nämlich passiert ist, man trinkt da Alkohol. Ja. Und man darf blasen. Genau, und darf dann pusten. Schön, ach, wie geil. Selber ich dachte, es gäbe da alle Drogen zum Probieren. Das wäre auch mal was. Ja, das hat auch irgendjemand gesagt. Wegen, warum das denn? Der heißt Wartenkamera. Ja auch, der heißt Kamera. Ja auch Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Aber naja, gut. Nee, aber was das Schöne daran ist, man kann dann nämlich mal trinken und fühlt sich schon arg betrunken und pustet da mal rein. Ja. Und die Erfahrung ist, man wird feststellen, dass die Promillezahl noch relativ niedrig ist. Ah. Und das sagt jetzt der, das ist jetzt, nächste Woche haben wir dann bei unserem AG-Leiter, den wir dann ständig haben werden. Von dem habe ich jetzt hier die Übersicht, aber den wir jetzt diese Woche hatten, der sagte schon, dass eigentlich alle Leute stellen fest, die fühlen sich schon sehr angetrunken oder betrunken und stellen fest, dass sie sehr wenig Promille haben. Und es ist auch wohl teilweise so, dass du dich schon echt angetütert fühlst, aber noch fahren dürftest. Oh, in Lichtenberg ist einer tot. Ach, Dennis. Also es gibt übrigens noch weitere Termine. Ne? Wir können auch nochmal die Gedenkstätte in Hohenschönhausen. Ja. Stasi-Knast mitnehmen. Und Sachsenhausen geht sogar auch noch. Sachsen ist doch ein bisschen weiter raus, oder? Ich meine ja. Aber das schauen wir dann noch. Also, ja. Und was dann aber, noch mal. Aber Hohenschönhausen würde ich sehr persönlich auch mal irgendwann machen wollen. Ja, ja. Warum nicht? Und was man noch eventuell machen kann, ist einmal wöchentlich am Wochenende, können das zwei Referendare nach Absprache machen, einen Tag beim Bereitschaftsrichter. Das ist der so spontan Durchsuchungen, Haftbefehle. Genau. Einer ist immer der Arsch und der muss dann am Wochenende da sein, weil es kann ja sein, dass man am Wochenende eine Hausdurchsuchung machen muss. Und oder man, also beim Richterbeschluss braucht man auch zum Beispiel Blutentnahme, oder? Ja, genau. Sowas halt. Da braucht man dann einen Beschluss. Ja, und da muss es halt, jemand muss es ja machen. Und es ist dann, also hier haben die auch wirklich Büros, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie so eine Notarztpraxis. In kleineren, genau, in kleineren, hier, bei kleineren Amtsgerichten ist es dann so, einer kriegt halt das Handy mit vom Bereitschaftsrichter und dann wird man halt angerufen und dann muss man eben kurz zum Gericht fahren und so einen Beschluss schreiben. Das hört sich nicht nach einer freudigen Aufgabe an. Ja, aber das ist halt, mein Gott. Ja, er gehört dazu. Das passiert halt alle, das weiß nicht, jedes Jahr mal oder so. Du machst das auch mal mit, oder eher? Ja, schau ich mal, so wie ich Zeit habe. Die machen ja echt richtig viel. Verwirrte Person auf Dach, Wedding. Wo? So ein bisschen noch nicht aufgetaucht. Ich hab doch, schon. Ach, Dach, da unten. Ja. Das ist wirklich interessant. Man kann sich daran verlieren. Ja, also, und ich wollte es eigentlich nur ganz kurz erklären, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Station. Die ist leider sehr, sehr kurz nur. Retweet at Polizei Berlin-E. Ein verwirrter älterer Mann gibt sich als auf Partys als regierender Bürgermeister aus. Das muss ich nochmal nachgucken. Fake Retweets von Polizei Berlin Einsatz. Ja, das ist wirklich sehr schön. Gut, jetzt haben wir es auch, glaube ich. Ja. Dennis, jetzt darfst du deines schaurigen Waldes Amtes walten. Das Imperium informiert. Was machst du da denn immer? Ich weiß es nicht. Ich gucke es nochmal. Das Imperium informiert. So ist richtig. Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht zur neuen Struktur gesagt. Das können wir jetzt erzählen. Ja. Das Imperium informiert jetzt. Wir haben jetzt nämlich die Sendungsstruktur ein bisschen umgebaut. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir diesen ganzen Kleinteiligkeiten, die haben wir am Ende der Sendung abgehalten, aber immer so halbherzig nach dem Motto, oh, wir haben keinen Bock mehr, die Sendung ist vorbei und jetzt müssen wir nur die Kleinteiligkeiten machen. Und das haben wir dann so durchgeschliffen. Und das ist eigentlich halt blöd. Ja. Weil das eigentlich ziemlich interessantes Zeug meistens ist. Und noch viel wichtiger, am Anfang die Bahnfragen. Die sind weg. Die sind, nee, aber die sind immer so extrem lang geworden, ja, weil wir dann auch alle schön im Redefluss waren und lange sprechen wollten. Das war völlig, weil Fragen sind ja eigentlich dazu da, kurz und knackig beantwortet zu werden. Und deshalb. Ach so, das hat man mir nie gesagt übrigens. Dann deshalb, weißt du es jetzt. Und deshalb gibt es die Fragen jetzt am Schluss und sie konzentrieren sich auch nicht mehr nur auf Bahn, sondern es gibt einfach nur noch eine Fragenrubrik. Ja. Die wird es dann nachher nochmal geben. Da kann man jetzt alle Fragen stellen, das ist das Schöne. Und die allgemeinen, die Bahnthemen, die so anfallen, die werden wir jetzt allgemein einfach verwursten als normales Thema und nicht mehr unter diesem Label Bahnfragen. Genau. So, das war das Hintergrund. Weil jetzt der Folge 51, ja, jetzt können wir ja auch mal Änderungen einführen. Season 2. Beide Staffel, genau. Fangen wir mal direkt an und zwar, das ist leider nichts für den gemeinen Städtler. Jetzt, meine Fresse, verursacht keine Soundgeräusche bei mir. Boah. Und zwar Packstation für zu Hause. So, ganz geil, Paketkasten. So einfach ein Briefkasten, so ein riesiger großer Briefkasten, wo du die Postboten das Paket reinstellen können. Finde ich ganz geil eigentlich. Hätte ich auch. Unten so im Hausflur ist ja Platz dafür. Ja, geht's aber, glaube ich, bloß für so Einfamilienhäuser, ne? Ja. Und auch nur von DHL. Also Hermes und Co. sind da ausgeschlossen mit. Und ist ein bisschen teuer. Also zahlt halt irgendwie einmalig irgendwie ab 99 Euro geht's los. Und es ist halt ungesichert. Also wenn dann jemand es aufbricht, ist aufgebrochen und Nachteil ist, das Paket gilt als angenommen, wenn es reingestellt wird. Also kannst du es ja nicht mehr ablehnen. Ja, ist klar. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Lösung, aber das sind immer so kleine Metallboxen, ne? Ich kann man die auch gut aufbrechen, so wie ich das gesehen habe, oder nicht? Ja. Das ist halt dumm. Aber es ist halt im Briefkasten kannst du auch aufbrechen. Das soll danach. Ja, stimmt. Und ich weiß auch exakt nicht, wie sicher so eine Packstation ist. Das sind ja auch noch ein bisschen dünnes Blech an der Tür. Ja, aber die sieht irgendwie schon so ein bisschen stabiler aus. Ja. Aber einmal auch richtig aufgehebelt. Ohne irgendwas jetzt hier zu verleiten. Gibt's die denn jetzt schon überall? Nee, ne? Du, da wo du sie bestellst. Das bestellst du ja. Ach so, geht dann jetzt doch schon überall. Okay, alles klar. So. Nee, weil ich hatte noch im Kopf, dass die einfach noch noch so eine Einführungs... Nee, ich meine, jetzt ist es überall. Egal. Ja. So. Ich bin jetzt gerade ein wenig verloren. Wie geht's denn weiter? Ach so, die Meldung. Gott, die habe ich auch vor Wochen reingeschrieben. Ja, ist auch gut so. Aber die fand ich so lustig. Die ist auch gut. So, ich glaube, ich lese sie einfach vor. Und mal einfach hier, das ist einfach zu gut. Schock von oben für einen Zirkuskrokodil. Während eines Autotransportes fiel die 120 Kilogramm schwere Buchhalterin des sowjetischen Zirkus auf das Reptil und verletzte es schwer. So episch. Also, was passiert ist, da ist eine etwas korpulentere Frau auf ein Krokodil gefallen bei der Reise, weil so in der Kurve halt. Und in der Meldung geht es gar nicht darum, ob es der Frau gut geht, sondern wie geht es dem Krokodil? So schön. Vor allem, übergewichtige Buchhälterin fällt auf Krokodil. Schön. War ein bisschen schwach, oder? Wäre mehr Zünder gewesen. Oder wollen Sie sich für beteiligen an der Sendung? Ich finde die gut. Ich finde, da hätte man einfach nur die Überschrift vorlesen müssen. Ach so. Das wäre alles gewesen. Ja. Das ist jetzt aber, was jetzt kommt, ist mal eine wirkliche Nachricht. Das ist irgendwie eine schöne Schwanerei. Und zwar folgendes, und zwar in Berlin, das ist in Kreuzberg. Ich sag dir auch gleich genau, an welcher Straße. Da steht es, glaube ich, nicht. Manteuffelstraße in Berlin. Da wurde ein, das ist ein besetztes Haus. Cornelis hört man nicht mehr. Ich höre ihn auch nicht mehr. Hallo, hallo. Hallo, ja, hallo. Ich muss auch soll ich meinen Fehler eingestehen? Was hast du gemacht? Er war nicht an. Dein roter Knopf war nicht an. Ich weiß auch nicht, weshalb. Ja, okay, gut. Ich hätte so gerne was zu der Postmeldung gesagt. Ich schreie schon die ganze Zeit. Ich habe mich schon gewundert, warum sagt Cornelis denn nichts? Ja, sag mal was zur Postmeldung. Ich hätte gerne was zur Postmeldung gesagt, weil ich bin sehr kritisch bei dieser ganzen Geschichte. Abgesehen davon, dass der moderne Kasten total altmodisch aussieht für 80er und der klassisch modern, egal. Ich hätte nämlich eine Vision für die Post schon seit vielen Jahren. Und zwar dieser ganze Quatsch von wegen Postfachnummer angeben, um Dinge dann zum Postfach oder zur Pack ist irgendwie in meinen Augen total bescheuert. Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen, Dennis. Kann die Post nicht einen Primärschlüssel für mich bilden anhand meiner Adresse? Frage. Und entsprechend, wenn an dieser Adresse etwas verschickt wird, mich sofort informieren und mich fragen, wo möchten Sie es denn hinhaben? Zum Beispiel zur Arbeit, nach Hause, zu Ihrer Postfiliale oder zur Packstation? Denn dieses ganze so ganz einfach beim Versenden schon angeben, dass das vielleicht nicht an meiner Normaladresse, sondern irgendwo anders hingeht und dann umgeroutet wird, ist doch ein bisschen Quatsch, oder? Ganz einfach, solange Menschen Briefe per Hand beschriften werden, nö. Aber es gibt doch Pakete. Und Pakete werden doch sowieso von DHL schon getrackt. Ja, aber nur an Zielort. Und zwar, es wird im Tracking-Code nur aufgeschrieben, die Postleitzahl und der Ort. Und der Empfänger höchstens. Ja, aber das würde ja schon reichen, um daraus etwas zu bilden, woraus dann der Ort quasi umgeleitet werden kann. Nee, ist nicht eindeutig genug. Du hast Hans Müller hast du in Berlin wahrscheinlich 300 Mal. Weil das würde ich mir schon wünschen, eine Kombination aus Name, Adresse und Straße. Das ist ja dann schon relativ eindeutig. Die einfachste Lösung, was du suchst, ist ganz einfach, lass dir einfach auf jedes Paket, das du zuschicken lässt, noch deine Postnummer draufschreiben. Okay. Dann kannst du über paket.de sagen, alle Sachen, die mit dieser Postnummer kommen, bitte in die Packstation, Wunschnachbar oder Filiale routen. Und du kriegst eine Ankündigung, dass ein Paket kommt. Aber andere Adresse in der Leinstadt geht nicht. Du meinst auch andere Stadt, sowas wie Arbeitsstelle bitte an. Nee, eher nicht. Nein. Okay, gut, alles klar. Na gut, dann bin ich zufrieden. Das wünsche ich mir nämlich eigentlich mal irgendwann, dass sowas dann vielleicht von selbst geht. Aber schön. Vielleicht sollten wir einfach unsere ganze Post einfach uns an unsere Steuer-ID senden. Also einfach keine Straße, keinen Namen, sondern einfach nur Steuer-ID. Hat sie ja eh eine. Naja, irgendeine Form von eindeutiger ID wäre ja gar nicht so schlecht, die man einfach mit draufschreibt auf das Paket, um zu identifizieren, wer man so ist. Ja, das ist schon immer richtig. Das ist genauso wie dieses Ding, man könnte ja mal überlegen, ob wir das mal mit den Telefonnummern sein lassen und uns mal irgendwas anderes ausdenken. Das stimmt natürlich schon alles. Aber wir haben uns dran seit 100 Jahren gewöhnt. Nee, die Frage, die ich mir immer stelle, was ist denn mit Leuten, die nicht wollen, dass man weiß, wer sie sind und wo sie wohnen? Die haben ja die Möglichkeit, entweder ein Postfach zu mieten oder andere Dinge draufzuschreiben. Ich möchte es ja nur angeben können, nicht müssen. Ja, was ich ganz cool fände, wenn du einfach so Wegwerfnummern dir erzeugen könntest. Oder sowas, klar. So wie Bitcoin-Adressen. So nach dem Motto, das eine Paket erzeuge ich mit einer Nummer. Ja. Weil es gibt so schwachsinnige Dinge wie Wunschfiliale, da kann man eben auch zur Laufzeit sein Paket in eine andere Filiale schicken. Hilft mir gar nicht, weil sämtliche Filialen, die ich kenne, zumachen, wenn ich sinnvollerweise unterwegs sein könnte, also abends oder am Wochenende. Das ist alles irgendwie noch blöd. Immer noch. Nichts. So, Ja. Ja, es ist eh alles. Also ich warte darauf, dass Amazon jetzt mal in den USA mit ihrem Paketservice, Paketsendeverservice an den Start geht. Die wollen jetzt selber Pakete ausliefern. Mhm. So, das wäre spannend. Mal gucken. Vielleicht in Deutschland erwarte ich das nicht, weil ich glaube, Amazon mit DHL und Hermes ganz gut fährt und sehr zufrieden ist. Ja, aber sie könnten ja auch irgendwie Hermes einfach nehmen oder UPS oder irgendjemand viel Geld geben, dass dann auch solche Sachen möglich wären. Hermes gehört Otto. So. Das, ja, den kann man ja auch Geld geben und dann gehen Dinge. Ja, rein. Nee, du hast, Amazon ist Nummer 1 auf der Welt, Otto ist Nummer 2 auf der Welt. Die wollen weniger mit was zu tun haben. Hermes ist tatsächlich die eine Ausnahme, weil es gut läuft. Und weil es quasi das Grundrauschen erzeugt und du brauchst, dass das profitabel ist, das Ganze. Wobei vielleicht Otto auch solche Sachen interessieren, dass der Kunde einfach sagen kann, wo das Paket denn bitte dann wirklich ankommt. Das ist ja der Punkt, den ich eigentlich... Du bist nicht? Quasi die Ausnahme, die goldene Ausnahme. Sollen wir nochmal erwähnen, dass sich das Krokodil stundenlang übergeben musste? Stimmt, ja. Ja, das ist das Großartige. Es wird nicht erschrieben, warum eigentlich. Naja. Nur weil es einen Schock bekommen hat oder weil die Frau wirklich so schlecht geschmeckt hat. Also das, was sie da im Wasser hinterlassen hat. Nein, stopp. Also wenn dir eine 120 Kilogramm schwere Russin auf den Bauch fällt. Russin ist ganz wichtig. Russin, ja. Ja. Ändert sich nämlich, wenn das eine Polin gewesen ist. Und dann rieche ich ihren Atem. Okay, das ist jetzt fies. Und dann hast du auch das Bedürfnis, erstmal den Mageninhalt zu entleeren. Weil, ja. Weil wenn 120 Gramm irgendwas, egal was es wäre, die auf den Bauch knallt, das ist auch immer so. Ich glaube, den Bauch hatte ich überlesen beim Krokodil, ja. Aber das arme Tier. Aber es durfte danach eine Talkshow. Oder sowas. Ja, vor allem, wieso ist in einem Transport von dem Zirkus die Buchhälterin sitzt mit dem Krokodil? Wie, ja, das was wird ist irgend das? So ein offener Pritschenwagen sein, wo das Krokodil in einem Bottich irgendwie hin und her schwappt und die Buchhalterin, weil kein Platz mehr war, sich daneben irgendwie in die Ecke hocken muss. Kann man sich ja vorstellen. Vor allem, wieso hat ein Zoo eigentlich eine Buchhälterin? Ist das so lukrativ? Das ist wahrscheinlich die Frau vom Besitzer. Ja. Ist immer so. Naja. Na. Kommen wir tatsächlich jetzt wieder tatsächlich zur Schweinerei. Und zwar zu dem Poster in der Manteuffelstraße. Und zwar hat diese Gruppe in diesem Haus ein Plakat angebracht, das auf den NSU-Anschlag in Köln in der Kolbstraße erinnert. Dieser Nagelbombenanschlag. Und da ist es halt, da steht drauf: 9. Juni 2004, Terroranschlag auf die Kolbstraße, danach Ermittlungsterror gegen die Betroffenen und dann, und die Mehrheit schweigt, NSU, Staat und Nazis Hand in Hand. Das Problem heißt Rassismus. Und weil es ja natürlich nicht geht, dass man dass die Verbindung zwischen NSU und Staat kritisiert, die es ja gibt, der Verfassung hat es ja ordentlich Man hat das dann als Die Berliner Polizei hat sich dadurch ermutigt gefühlt, wegen 90a Gefahr in Verzug zu sehen. 90a, musst du jetzt erklären. 90a ist ein, auf Twitter habe ich einen Gummipimmelparagraf genannt. Ja. Weil ich habe gleichzeitig auch einfach mal auf de jure mir die ganzen Bundesverfassungsgerichtsurteile dazu durchgelesen, die immer zu 90a gefallen worden sind. Sehr schön. Und die sind immer aufgehoben worden, nach dem Motto, Meinungsfreiheit, wüpp, weg. Ja. Das ist nämlich Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Und da muss man unterscheiden, und es geht immer um den Absatz 1, weil der Absatz 3 ist tatsächlich Aufhebung der Ordnung und so. Das ist noch was anderes. Habe ich das richtig in Erinnerung? Absatz 1 ist mit den Fahnen und Hoheitszeichen. Du, was weiß ich denn? Das würde ich jetzt gleich lesen, wenn du mich jetzt fragst, und dann würde ich es dir sagen. Jetzt sind wir nichts anderes als du. Dann mach das doch. Ich dachte, du machst das gerade. Ach, nee. Ich habe es offen. Also ich habe es genau. Ich habe hier noch nebenher im Chat habe ich hier ein kleines Privatrechtsseminar, das ich betreue. Es geht halt um 90a und es ist halt, ich habe ihn Gummipimmelparagraf genannt. Weil da halt von irgendwelchen übermütigen Staatsanwälten und Amtsgerichtsrichtern halt so wegen zum Beispiel urinieren auf eine Flagge ist 90a, die Flagge anzünden ist 90a, Deutschland muss sterben ist 90a, als Lied zu singen, Plakate und Poster 90a, ganz viel. Also alles, was irgendwie den Staat so verunglimpfen könnte. Und das ist halt so ein Bullshit-Paragraph. Und Nummer 2 ist dann die Flagge. Ja. Unter anderem. Und 3 ist sich dann gegen die Ordnung und wer sich absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik oder die Verfassungsgrundsätze einsetzt. Ja. Mit der Flagge ganz lustig, das kennt man vielleicht, die war ja mal im Klo. Auf diesem, kennt ihr das nicht? Ja, ich kenn noch einen anderen Fall, da hat jemand die Flagge mit einer Banane oben drauf, für Bananenrepublik. Das hat das Verfassungsgericht auch freigesprochen. Oder aufgehoben ist, oder? Ja. Und es ist ganz, also muss wirklich mal, wenn ja, Bock hat. Das ist, diese ganzen Sachen, das ist alles, also das alleine, sagen wir mal so, dass alleine solche Sachen wie Beleidigung schon strafbar sind, ist ja schon eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja, aber Beleidigung betrifft sich tatsächlich auf eine betroffene Person. Hier geht es um dieses komische Konstrukt, was sich Deutschland nennt. Ja, ich will nur sagen, selbst da kann man sich ja schon vorstellen, bist du erstmal in deiner Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit erstmal eingeschränkt. Ja, weil du dir verboten. Ja, aber du schränkst durch deine Beleidigung halt jemand anderen seiner Freiheit ein. Nö. Ja, doch, also verletzt ihn seiner Persönlichkeit. Das könnte theoretisch der Fall sein, aber das hat. Ja, aber es ist doch grundsätzlich, deine Meinungsfreiheit endet, wo die Rechte anderer und diese Sache halt. Ja, das ist so grundsätzlich, kann man das so sagen, aber das stimmt ja eigentlich nicht, weil wenn ich jetzt sage, wie heißt er noch? Dobrindt. Ja, Dobrindt. Das Dobrindt, ja, sein Vater ist ein Ochse und seine Mutter eine Kuh. Das habe ich da mal gesagt. Ein Hühnchen oder so. Das ist ein lustiges Zeugnisergebnis. Dann ist der ja, was hat der denn? Ist der nicht in seiner Freiheit eingeschränkt? Ja. Der hat da doch nichts von. Nee, natürlich nicht, aber es ist so ein Ehrendings. Ja, genau, aus dem Ehrdings und Persönlichkeitsrecht und so, da leitet man das auch her. Aber grundsätzlich, wenn mir das verboten ist, zu sagen, was es wohl sein wird, höchstwahrscheinlich, dann bin ich ja meiner Freiheit eingeschränkt, das nicht sagen zu dürfen. Ja. Aber diese Einschränkung und selbst wenn, wiegt einfach geringer als quasi dieses Ehrending. Ja, aber das sagt der Staat. Ja. Ja, und ich habe als Grundrechte sind ja generell nur Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Ja. Und der schränkt mich durch das Gesetz, dass Beleidigung strafbar ist oder verboten, muss ja nicht mal strafbar sein, aber auf jeden Fall verboten, schränkt er mich da in meiner Freiheit ein. So. Und bei der Beleidigung ist es ja schon ein bisschen fragwürdig, es überhaupt unter Strafe zu stellen. Man kann ja Sachen auch verbieten, die kann man ja auch zivilrechtlich durchsetzen. Ja. Man muss ja nicht sagen, das möchte ich jetzt noch strafrechtlich sanktionieren als Staat. Ja, wenn man den 185 StGB abschaffen würde, hieße das ja nicht, dass das Dobrindt mich verklagen könnte auf Unterlassung und meinetwegen noch Schmerzensgeld kriegen könnte oder so. Ja, das wäre ja weiterhin möglich, sondern nur der Staat sagt, ich möchte diesen Scheiß nicht bestrafen, weil das völliger Unsinn kostet. Unfassbar viele, unfassbar viel Arbeitskraft. Ich greife jetzt mal keinen weiter. Ne? Ich greife mal kurz in die Luft. Also sind wahrscheinlich 90% der Beleidigungsfälle sind doch Beamten, also Beamtenbeleidigung, was unter Beamtenbeleidigung heißt. Das weiß ich nicht. Das war keine Ahnung. Also es gibt ja die Beamtenbeleidigung ja nicht. Das ist aber schon schwierig genug, überhaupt die Beleidigung zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Und dann irgendwie noch gegenüber einem Staat. Vor allem nur dem deutschen Staat, nicht anderen Staaten. Also, naja. So, Gummipimmelparagraf, sag ich ja. Und da hat die Berliner Polizei Gefahr im Verzug gesehen und hat die Aufhänger oder die Initiatoren des Plakats aufgefordert, das zu entfernen, also das NSU, Staat und Nazis Hand in Hand. Und die Initiatoren haben halt gesagt, ne. Ja, dann hat halt die Berliner Polizei halt die Berliner Feuerwehr um Amtshilfe gebeten. Die sind halt gekommen mit Leiterwagen und haben das Stückchen aus dem Poster gerissen. Rausgekratzt. Ja. Und das ist ernsthaft zu nehmen, so, es ist echt, ihr habt den Schuss nicht gehört, oder? Also da gibt es jetzt gerade in NRW, ist der nächste NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt worden. Und alle hinter dem Hintergrund, dass der Staat versagt hat, wenn nicht sogar. Ja, was aktiv heißt versagt? Komplett zusammengearbeitet mit den, genau, ich wollte mit den Nazis. Nazis irgendwie finanziert, offensichtlich. Ja. Auch und allein diese Geschichte da mit diesem hier, den Verfassungsschützer oder den V-Mann, der irgendwie bei einem Mordanschlag dabei war. Ja, quasi kurz vor die Tür gegangen ist, ja, wie war das noch, um eine zu rauchen, wieder ja reinkam. Und dann lag er tot. Hab ich nicht gesehen, ich habe nur nach links geguckt oder so. Echt? So. Also, das ist... Und da frage ich mich, was geht eigentlich in dem gemeinen Beamtenkopf vor, der sowas befiehlt? Na, das ist, der Witz ist ja, der gemeine Beamtenkopf, sowas, das gibt's ja nicht. Das sind ja normalerweise keine böswilligen Menschen, sondern die sehen halt sozusagen, das sind halt die Vorschriften, die müssen wir jetzt anwenden und so geht das nicht, weil der Gesetzgeber sagt ja, so geht das nicht und dann müssen wir das jetzt durchsetzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der gemeine Berliner Polizist 90a im Kopf hat. Ja, aber sicher doch. Also tut mir leid, also das ist so ein... Entschuldigung, das macht ja auch nicht hier irgendwie der Streifendienst. Und die sind ja auch nochmal untergliedert in besondere Abteilungen. Also ich, da steht leider nicht drin, aber vermutlich war der Staatsschutz daran beteiligt. Ja. Also der polizeiliche Staatsschutz oder wie die Abteilung heißt. Genau. Ja, die wahrscheinlich, die haben 90 Jahre, die wichsen sich einen drauf. Vorstellbar. Fällt das schon unter Beleidigung, Herr Jurist? Nee, weil es nicht individualisierbar ist. Ach so, deswegen ist ACRB? Nee, genau. All Caps are Bastards ja nicht strafbar, weil das bezieht sich auf alles. Soldaten sind Mörder, ist keine Beleidigung. Richtig. Du bist ein Mörder, ist eine Beleidigung. Ja, okay. Naja, und es ist echt, denke ich mir so. Und das Schlimme ist, du kannst natürlich irgendwie dagegen vorgehen und dann sagt ein Gericht, nee, das war nu. Und sagt die Polizei, ja, so what? Das hat absolut keine Folgen. Das ist. Ja, also das Problem ist, dass bei solchen Maßnahmen kannst du halt im Wege der sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklage hinterher. Halt nachträglich erklären, fest vom Gesicht sagen. Genau, normalerweise würde man eine Anfechtungsklage erheben. Und dann wird das wieder rückgängig, oder wird das nicht durchgeführt. Aber das ist ja schon passiert. Das ist ja schon vorbei. Normalerweise kriegst du einen Brief, da steht drin, so, nächste Woche kommen wir jetzt und räumen ihr Auto da weg, das darf dann nämlich nicht stehen. Und dann sagst du, nee, möchte ich nicht, Widerspruch, und irgendwie klagst dann, und dann hast du eine Anfechtungsklage gegen diesen Verwaltungsakt, und dann sagt das Gericht, ja, nee, darfst du dann nicht wegnehmen. Ordnungsamt, oder was auch immer. Aber das ist ja schon gegessen hier. Deshalb kannst du nur nachträglich nochmal feststellen lassen, das war rechtswidrig. Und damit kannst du halt den Arsch abwischen. Und das war's halt. Ja, ist echt zum Kotzen. Ja. Aber es ist halt auch nicht so leicht, das anständig zu regeln, weil die Frage ist, was willst du denn machen? Wie will man es halt irgendwie sachgerecht regeln? Die einzelnen Beamten bestrafen? Nee, ich glaube einfach, dass... Wir wollen ja im Ergebnis auch Beamte haben, die durchaus was tun, weil nämlich, wenn du sagen würdest, wenn du was falsch machst, kriegst du auf die Finger, dann sagen die, ja gut, wenn nichts macht, mach nichts falsch. Aber ich setze mich jetzt mal schön hier in die Küche und trinke Kaffee. Ich vermute ja, dass sowas zur Folge halt einfach durch ein Klima geschaffen wird, dann sagt halt der Vorsitzende, na, passt mal auf, dass so linke Dinger halt bisschen stärker drauf achten. Das wird ja von oben durchgegeben. Es ist ja nicht so, dass sich der Beamte sich dann sagt, ach, weißt du was, heute? Das ist aber nicht die einzige Erklärung. Das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Denn was du auch immer hast, ist so ein vorauseilender Gehorsam. Ja, okay, ja. So. Das ist alles nicht schön und das ist auch alles schwierig und da muss man auch alles sich irgendwie viel Gedanken drüber machen. Aber die Frage ist, wie kann man es besser regeln? Das ist schon nicht einfach. Also einzelne Beamten bestrafen ist irgendwie so ein bisschen doof. Ja, Und was willst du dann machen? Willst du sagen, ja, Polizei, nee, wir nehmen dir jetzt Geld weg? Na, ich sage einfach die Verantwortlichen auf den Deckel. Also nicht den Beamten, sondern tatsächlich der Vorgesetzte vom Beamten. Den auf den Deckel. Ja, bei welchem fängst du dann an? Beim Abteilungsleiter? Der vielleicht im Urlaub war? Ja, dann ist natürlich schon richtig, die haben alle Verantwortung und wenn die höhere Position in der Behörde haben, haben die auch Verantwortung zu übernehmen, wenn unter denen jemand Scheiße baut. Aber eigentlich möchten wir dazu kommen, dass wir Henkel eins auf die Fresse geben möchten. Ja, natürlich möchtest du das, aber dass der das eine Ding jetzt natürlich angeordnet hat, hat er natürlich nicht. Der hat das vermutlich auch am nächsten Tag aus der BZ mitbekommen, die Nummer. Deshalb ist ja die Frage, was machen wir denn, um das irgendwie gerechter gestalten zu können? Es ist halt fürchterlich schwierig. Und das ist jetzt ist kein böser Wille des Gesetzgebers, zu sagen, dass man da irgendwie nur so ein relativ stumpfes Schwert hat, das nur nachträglich feststellen zu lassen. Die Frage ist ja nur, was macht man denn? Du kannst ja natürlich. Aber die erste Konsequenz wäre einfach zum Beispiel so einen Gummipimmelparagraf mal loszuwerden aus dem. Ja, das kann man machen. So das Erste, dass man erstmal klar ist, dass man aber nicht jeden Blödsinn irgendwie die Banane auf der Flagge halt nicht verfolgt. Weil das halt, die zweite Sache ist einfach mal Sensibilisierung, wenn ich halt so lese. Ja, ein Mann hat Hakenkreuze ganz viel an der Wand gemalt. Die Polizei schließt einen rechten Hintergrund aus. Denke ich mir so. Ja, ist halt bekloppt. Aber das sind dann auch einfach, dann merkt man auch einfach, auch wenn dann irgendwie die Pressesprecherin sagt, ja, wir können ja nicht in den Kopf des Mannes schauen, was er sich dabei gedacht hat. Ja, aber ihr seht doch hier seine Taten. Ja, aber solche Leute haben den Beruf verfehlt. Also, sorry. Das ist halt nicht nachgedacht oder nicht gewollt. Also. Entweder ist es dumm oder böswillig. Beides ist schlimm. Ja, genau. Naja, abschließend, was haben wir noch drin? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Warten. Ja, Schlandmarx. Ach so, ja. Und dann gibt's noch in Chemnitz. In Chemnitz, ja. Also wir haben aktuell, kann es sein, dass es dieses Jahr extrem schlimm ist mit der Schlandisierung der irgendwie der Allgemeinheit gerade? Nö. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade von... Also ich, gut, vielleicht ist mein Filter auch sehr stark hochgefahren, aber ich kriege nichts mit davon. Ja. Also wirklich wenig. So. Hier also, ist auch noch wenig angekommen. Ja, also. Also wenn ich so in den Supermarkt gehe, dann ist schon krass. Da ist es mir auch aufgefallen. Der Supermarkt ist jetzt so ein als Indikator vielleicht nicht unbedingt ja, ausschließlich. Das war die letzten großen geeignet. Fußballturniere war es auch so. Also ja? Das. Ich habe das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Seit 2006 spätestens ist das immer so gewesen. Okay. Ich weiß nicht mal, wann der Kram anfängt. Also 2006 habe ich halt zum ersten Mal wahrgenommen. Wann fängt denn der Kram jetzt eigentlich an hier? Nächste Woche oder so. 12. Ja, dafür ist es aber echt nicht viel. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist echt extrem stark geworden. Ein Anzeichen dafür ist halt das, was sie halt die Stadt Chemnitz abgezogen hat, die mal unter dem besseren Namen Karl-Marx-Stadt bekannt war. Mhm. Die haben dort ein Monument stehen mit dem Kopf von Karl Marx. Eine Büste. Die ist ein bisschen groß für eine normale Büste. Ja, ist ja auch ehemaliger Namensgeber der Stadt. Ja. Und da hat die Stadt Chemnitz was abgezogen, was abartig ist, ehrlich gesagt. Die haben erstmal dem Sockel so ein Poster übergezogen, das aussieht wie ein Deutschland-Trikot. Mit der Aufschrift Nummer 1 Fan. Denke ich mir so, Alter, Karl Marx, Nummer 1 Fan? Ah! Und dann, das wird noch schlimmer, die haben dem so kriegsbemalungsähnlich die Deutschlandflagge auf die Wangen gemalt. So, ich poste mal das Foto in den Chat, weil das muss man eigentlich sehen. Ja, das es ist schon echt. Ich denke mir so, what the fuck, was geht in den Menschen um? Ich könnte jetzt irgendein olles Karl-Marx-Zitat gegen Nationalismus ausgraben, aber denkt euch den Rest halt. Aber das ist echt so, echt. Das Schöne ist, heute, Tag danach, gestern ist es haben es gemacht, heute, man hat dem Marx das Trikot geklaut schon mal heute. Sehr gut. Ja. Schlimm ist, dass Menschen sowas, glaube ich, auch einfach nur lustig finden. Aber Menschen haben auch oftmals einfach mal in der Summe keinen Geschmack und das ist noch drunter. Nee, das hat nichts mit Geschmack zu tun, das ist einfach. Ja, doch, schon irgendwie so ein bisschen. Nee, das sind einfach Leute, die glauben, dass Karl Marx halt Folklore ist und so, Alter, das ist echt. Das ist also, aber schon Geschmack, weil da wird irgendjemand in der Stadt sitzen und sagen, hier, jetzt ist jetzt WM, wir wollen eine witzige Aktion machen oder sowas. Und er ist ja auch schon besonders. Also jetzt müssen wir auflassen. Aber von der Tann. Aber das Lustigste ist, das Trikot wurde dann mit einem enormen Spruch bemalt, Arbeiter kennen keine Nation. Das fand ich ganz sympathisch. Ja. Naja. Aber leider nicht gegendert, aber das ist jetzt hier Detailkritik. Wir kommen echt ernsthaft nicht wirklich voran in den Themen, oder? wollen wir jetzt irgendwie hier weitermachen noch, oder? Ja, wir ziehen das jetzt durch. Sind doch schon zwei Drittel fast durch. Also wir machen jetzt ein neues Kapitel, liebe Shownotes. Du erzählst jetzt einfach nur ganz kurz von deinen Dingern und dann beschäme ich euch ganz kurz. Und dann sind wir auch schon wie bei... beschämen. Die Dinger sind doch gut, weil ich auch den nächsten Dinger habe. Glaube ich, hoffe ich. Mal gucken. Was? Fangen wir an. Also Europawahl war, ja? Mhm. Was du wählen, Cornelis? Ja, verbrieft. Was hast du gewählt? Ich musste ja meinen Enkel taufen an dem Tag, deswegen Wahl, Briefwahl. So. Ich war im Wahllokal. Ich war auch was übrigens ein bisschen peinlich war, kurzer Exkurs und ein Lob auf die Stadt Göttingen. Ich habe versehentlich es gab ja zwei Wahlen, ne? Also Europawahl und hier Stadt. Und habe halt zwei Wahlzettel zur Stadt geschickt und versehentlich den von meinem Mitbewohner erwischt. Was ein bisschen blöd ist, weil er wurde dann quasi zur Briefwahl verpflichtet, weil keine Sau die Unterschrift geprüft hat und die Adresse. Also irgendwas, also das passte einfach nicht. Aber sie haben es trotzdem durchgewunken. War ein bisschen peinlich, habe das alles nochmal abgegeben, Brief geschrieben an die Stadt. Mich rief eine nette Frau an, ja, das ist sehr unangenehm, dass sie das irgendwie haben nicht gesehen, aber letztlich hatten wir ja beiden Fehler gemacht und das war dann 3 Tage vor der Wahl und sie ist dann sofort, meinte, ja, ja, ich bringe das privat noch vorbei, dass sie auf jeden Fall Briefwahl machen können, die Unterlagen, damit es alles korrekt ist. Und das am Abend, nach dem Telefonat, 3 Stunden später, war das mein Briefkasten. Also erstmal peinliche Geschichte für mich. Stadt hat es auch nicht hingekriegt, aber schönes Ende. Sie haben mir dann noch rechtzeitig die Unterlagen vorbeigebracht, dass ich dann auch selbst Briefwahl machen konnte. Da ließ ich die Briefwahl nicht mehr so richtig zurückziehen für meinen Mitbewohner, weil einmal ausgeteilt ist halt ausgeteilt. Naja. Ja, aber du kannst ja mit dem Wahlschein ins Wahllokal laufen, auch trotzdem. Mit dem Briefwahlschein, genau, ja. Wobei er selbst Wahlhelfer war, da war das dann noch etwas komplizierter, weil er mich ja vertreten hat, weil ich auch Wahlhelfer hätte sein sollen und ich hatte ja die Taufe. Naja. Du bist ja öffentlicher Beamter, deswegen aber bist du verpflichtet, oder? Du bist kein Beamter. Ich bin Angestellter. Vielleicht werde ich es mal irgendwann. Das ist, was das Alter angeht, ein riesengroßer Unterschied, Dennis. Wie? Was das Alter angeht? Ja, weil Pension möchte man schon gerne haben. Ach so. Also, ich denke, ich spreche jetzt für dich mit, Conny. Aber guck mal, ich war jetzt auch jetzt. Ich war jetzt quasi jetzt auch mal für irgendwie 7 Stunden in einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis mit dem Staat. Ja, nämlich? Ich war Wahlhelfer. Und weil ich faul bin, bin ich Briefwahlhelfer geworden. Das bedeutet, dass man zwar eine Wahl auszählt, aber erst um 15 Uhr dahin muss. Weil die anderen in so einem normalen Lokal mussten schon um 7 antanzen. Und um 8 geht's ja los. Bis 18 Uhr und dann auszählen. Bis 21 Uhr schon ein langer Tag. Habt ihr wirklich so lange gebraucht? Wir waren bis 21 Uhr. Wir mussten uns nicht mal doppelt auszählen, leider. Mhm. Weil wir hatten da. Du hattest halt mit den. Die Europawahlzettel waren halt 90 Zentimeter lang. Ja, das stimmt. Und da ist einfach durcheinander gekommen. Passiert halt. Ja. Und wir waren alle Anfänger. Wir hatten also unser Briefwahlvorsteher, der ist ist ein FDPler. Der macht das schon seit 20 Jahren. Aber wir alle anderen waren halt total neu. Und dann ist jetzt der Schiffführer auch nicht aufgetaucht, ganz lustig. Vielleicht sollte ich mich doch mal dazu melden. Und es gab halt Erfrischungsgeld. Und zwar als Briefwahlhelfer gibt es 35 Euro Erfrischungsgeld. In einem richtigen Wahllokal, also in der Grundschule, gibt es 55. Muss das versteuern? Ich glaube nicht. Muss ich mal. Ich würde mal so pauschal tippen, ja. Ich muss noch mal in Erfahrung bringen. Weil eigentlich musste ja alle Einnahmen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein, aber es ist ja keine Einnahme, sondern. Ja, es ist eine Aufwandsentschädigung. Ja, nicht mal das, es nennt sich Erfrischungsgeld. Genau, aber Aufwandsentschädigung musst du ja eigentlich auch versteuern. Ich google das mal. Was natürlich sein kann, ist, dass es dann sozusagen ist, normalerweise würden wir euch Getränke kaufen und essen, aber da haben wir keinen Bock drauf, deshalb nehmt mal das Geld und macht ihr das. Sekunde. Weil ich glaube, die Verpflegung müsste man dann, das wäre ja Bullshit, Verpflegung dann irgendwie als geldwerten Vorteil anzugeben oder so. Also ich sehe es hier gerade in Sachen Hartz IV. Da wird sowieso alles angerechnet. Das kannst du nicht mit dem Steuerrecht vergleichen, das geht nicht. Ah, nee, das Geld wird hier steht es, Stadt Hamburg. Das Geld wird steuerfrei ausgezahlt, die Empfänger von ARG 2 wird das Erfrischungsgeld auf die Leistung angerechnet. Weil da wird alles angerechnet. Da darfst du ja nichts schenken lassen. Ich muss mal kurz einwerfen, in Göttingen heißt das Aufwandsentschädigung. Ernsthaft? In Berlin ist das? Ja, ich bin ja jetzt auch Wahlhelfer, hätte ich sein sollen und werde es denn nicht wirklich sein bei der Stichwahl. Und das heißt, ich habe das hier vorliegen. Wie viel gibt es da? 23, 26, weiß ich gerade nicht genau. Ich suche noch, wo der Betrag steht. Der ist hier. Aber das ist ja eigentlich schon ganz ordentlich. Da können wir schon mal gut von essen gehen eigentlich, ne? Ja. Ja, doch. Also jetzt mehr, was für Dennis, für mehr, Dennis 35 Euro, das geht schon. Ausgeben pro Tag. Also zumindest an so einem Sonntag. Ja, also ich man das Haus nicht verlasse. Und gerade wenn du hier jetzt in Berlin dann richtig in der Grundschule sitzt und Wahlhelfer machst und 55 Euro kriegst, davon kannst du schon mal richtig amtlich essen gehen. Das halt nicht als Stundensatz ausrechnen, weil das ja. Nö, ja. Und, ja, aber es passt ja ganz schön, denn am 15. Juni werde ich dann Stichwahl hier Wahlhelfer machen, ganz normal im Lokal, leider die Vormittagsschicht ab 7.30 Uhr und abends auszählen, wo sie mir aber schon gesagt haben, das ist nicht so schwierig, wir haben ja zwei Kreuze und das dauert 20 Minuten. Ja. Ja. Also ich habe mich auch für die Europawahl entschieden, weil es tatsächlich eine einfache Wahl ist, weil es gibt halt nur eine Stimme Europawahl und der Volksentscheid war auch relativ einfach. Du hast dich gemeldet und Cornelis, du bist angeschrieben worden oder wie? Ich bin angeschrieben worden, ja. Ich hatte auch zugesagt, weil ich zu einem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich dann noch eine Taufe machen soll, weil ich es einfach gerne mal machen wollte und dann musste ich halt den ganzen Kram mit Ersatz suchen und Chaos. So. Du musst dann Ersatz suchen persönlich? Genau, wenn ich selber jemanden anschleppe, ist das okay. Ah, okay. Interessanterweise, mein Bruder hat noch in Hamburg angerufen, oder beziehungsweise er wohnt in Pinneberg und hat aber irgendwo angerufen und meinte, ja, wenn sie Familienfeier haben, das ist gar kein Thema, dann können sie da hin. Die Göttinger haben gesagt, nein, also Familienfeier, da könnte ja jeder kommen, müssen schon Ersatz anbringen. Tja. Also bei mir war es so, da hat mich die Frau angerufen vom Wahlamt in Friedrichshain. Meinst du mir so, ja, Herr Mauer, Beisitzer haben wir genug. Wir suchen gerade noch so ganz dringend Schriftführer und Stellvertretende. Das ist mir so, Schriftführer traue ich mir noch nicht zu. Aber Stellvertretender, ja, kann man machen. Und bin halt stellvertretender Briefwahlvorsteher geworden. Das heißt, wäre halt der Briefwahlvorsteher selber exgegangen, hätte ich plötzlich die ganze Verantwortung getragen. Das ist ganz lustig. Was muss man da machen als Briefwahlvorsteher? Als offiziell den als Briefwahl? Den Bogen ausfüllen, unterschreiben, oder was? Genau, du stehst mit dem Rohrstock dahinter und guckst. Also, der hat es nicht gemacht. Ne, an dem Tag. Also, der ist tatsächlich dafür, dass der überwacht das und du musst auch sich an den Arbeiten auch nicht beteiligen, weil die Arbeiten sollen tatsächlich die Beisitzer machen. Ja. Und er füllt dann sozusagen hier, das ist unser Ergebnis und das ist mein, und dann setzt er die Unterschrift. Nee. Das macht der Schriftführer oder die Schriftführerin. Mhm. Aber nur die Schnellmeldung darf vom Vorsteher erfolgen. Ah, okay. Der muss das auf ein Schnellmeldeformular ausfüllen und dann per telefonisch ermitteln. Und eigentlich kann der Briefwahlvorsteher einfach an der Ecke sitzen und einfach zugucken. Hat er nicht richtig gemacht. Wir waren alle gleichberechtigt quasi in der Arbeit. Aber er hätte es auch machen können. Ja. Sagt auch so das Protokoll. Oh, das klingt ja auch halb so wild eigentlich alles. Ja. Und was gab es eigentlich ganz lustig? Eine Stimme der Bayernpartei in meinem Briefwahlbezirk. ganz lustig ist trotzdem, es gibt immer einen Koffer für den Briefwahlbezirk. Ich war 6H. Mhm. Grundsätzlich, Flaggen müssen aufgehängt werden. Ja, klar. Und grundsätzlich Hinweis, der Arsch vom Bär darf nicht auf die Bundesflagge zeigen. Oder so umgekehrt. Der eine Hinweis gab es. Also der Arsch vom Bär, vom Berliner Bär, ja, muss richtig sein. Also Bundesrepublik, Europaflagge nehme ich an und Berliner. Oder umgekehrt. Ich habe es nicht mehr leider. Nee, die drei auf jeden Fall. Genau. Die müssen natürlich aufgehängt werden. Die waren extra im Koffer drin, mussten aufgehängt werden. Man muss auch die Reihenfolge beachten und den Arsch des Bären muss richtig auszeigen. Also die offizielle Beflaggung, die hier im Land vorgesehen ist. Ja. Das musste in jedem Klassenzimmer aufgehängt werden. Auch nochmal die Bekanntmachung groß und musste ausgehangen werden. Es kam natürlich niemand vorbei, aber dann kriegst du noch, das ist ganz lustig. Und dann kriegst du Schneidemesser und dann kannst du schneiden und bis 18 Uhr trennt man halt die roten von den blauen. Ja. Und ab 18 Uhr darf dann richtig ausgezählt werden. Wie viele Umschläge hast du ungefähr aufgemacht? Oder wie viele habt ihr da so aufgemacht? Wir hatten bei uns waren 600. Das war tatsächlich ein kleinerer. Er meinte, bis zu 1000 ginge. Hattet ihr keine Hochleistungsbriefschlitzmaschine? Nee, leider nicht. Ich hab sehr getraut. Ich wollte gerne mal so eine Hochleistungsschlitzmaschine sehen. Das war eine Fräsmaschine. Eigentlich ist es eine Fräsmaschine, ja. Aber das klingt direkt überschaubar. Ja, es war es. Ich hatte noch eine Frage, die habe ich aber vergessen. Ich freue mich ja ein bisschen drauf. Dummerweise hatte ich immer gesagt, ich mache gerne mal Wahlhelfer, dann kann ich gucken, wer in meinem Bezirk wohnt. Und man ist ja gar nicht unbedingt in seinem Bezirk, ja. Ah, wo du Bezirk sagst, da fällt es mir wieder ein. Ja. Gar keine Frage, sondern lustige Anekdote. Also lustig auch nicht, aber wir sind halt los und nur im Personalausweis hin. Weil du musst ja dein Wahldings da Benachrichtigung nicht mitnehmen. Nur den Wahlschein, falls du schon vorher einen Wahlschein beantragt hast. Du brauchst im Zweifel einfach nur ein Perso. Genau, so sind wir da hingelaufen zur Grundschule und da kann man für mehrere Wahlbezirke abstimmen. Natürlich hatten wir vergessen, welcher Wahlbezirk wir waren. das war aber auch recht problemlos, da haben wir einfach gefragt. Wir wohnen in der Straße und die wussten auch alle Bescheid. Ja, eigentlich ausgehangen, müsste es sein. Nee, also, war nicht draußen, aber wir sind halt, also ich habe die Frau vorgeschickt, wenn ich ehrlich bin. Aber Die hat dann gefragt und dann haben die gesagt, ja, nee, da müssen sie. Ich habe jetzt auch die Nummer schon wieder vergessen. Nee, also bei mir, ich war hier in da oben an der Frankfurter Allee und da gab es auch zwei Bezirke, die sich da getroffen haben quasi. Mhm. Und da waren Straßen aus, da waren Aushang, welche Straßen zu welchem gehören. Da konntest du halt nachgucken und sich eine richtige Schlange an. Und ich bin tatsächlich mit dem Wahrschein da angelaufen, weil ich hatte Briefwahl beantragt, hab's aber nicht abgeschickt. Und dann war erstmal, so, ging ich das hin, so hier. Dann guckt die mich so verdutzt an. Gehen Sie mal dahin. Dann hat mich erstmal zur Vorsteherin geschickt und meinte so, Sekunde, ich muss im Wahlamt anrufen und gucken, ob dies nicht gesperrt ist, ihr Wahrschein. War nicht gesperrt. Und dann durfte ich wählen erst. Ja, okay. Naja. Gut. Und die hatte direkt eine Nummer hinten drauf geschrieben, weil musste sie im Protokoll angehangen werden. Ah. Das hatten wir ganz lustig. Das muss ich jetzt erzählen, was wir noch hatten. Wir hatten ja Beschlussfälle. Wo wir dann beschließen, ob wir ein Unterlagen annehmen oder zurückweisen. Mhm. Muss man auch protokollieren. Zum Beispiel, ganz einfach, da hat jemand einfach, das ist leider wirklich Dummheit gewesen. Einfach grundsätzlich nicht richtig verklebt und ist aufgegangen. Briefwahlgeheimnis ist damit gefährdet. Zurückweisung. Mhm. Da hat jemand das nochmal zugeklebt. Scheinbar aufgegangen und nochmal zugeklebt. Und hat den fatalen Fehler gemacht, darauf zu schreiben, hier Datum und mit Unterschrift, ich hab's persönlich zugeklebt, Name. Auf den blauen Umschlag, damit war es Briefwahlgeheimnis gefährdet und aussortiert. Mhm. Zu viel des Guten leider. Und dann gab's halt ganz viele. Einfach nur zukleben wäre wahrscheinlich super gewesen. Ja. Aber hat Name draufgeschrieben, Feierabend. Dann gab es halt noch den Fall, oder hatten wir, glaube ich, 15 Fälle. Aber hätte er ein Post-it draufgeschrieben mit hier, ich war's, alles gut, dann hätte man das Post-it ja auch noch abmachen können und dann ging es ja auch noch, oder? Das hätten wir tatsächlich abstimmen lassen müssen. Ich hätte für Annahme getippt. Ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht hätten. Mhm. Okay. Dann hatten wir noch Fälle, da mussten wir tatsächlich das Wahlamt konsultieren zu dem Thema und so haben ganz viele Leute Europawahl in den blauen Umschlag gepackt und den Volksentscheid-Stimmzettel in den roten zum blauen. Ja, das heißt, und wir waren uns nicht unsicher, ob wir es jetzt komplett zurückweisen oder nur teilweise. Und wir haben Rückfragen und hat das Wahlamt gesagt, das können Sie selber entscheiden. Da haben wir gesagt, okay, Europawahl ist ja gültig, ist alles super, waren also sauber entschieden, nur Volksentscheid ungültig. Andererseits hätte man ja auch, weil das ja nur eine bestimmte Anzahl von Leuten war, sagen können, von denen ist jetzt nur ein Stimmzettel da. Ja und? Aber das merkst du ja nicht später bei der Auszählung. Das ist ja im großen Haufen und zulässig, und du weißt auch noch nicht, ob andere Leute einfach auch den Volksentscheid auch weggelassen haben. Stimmt, kann ja sein. Ja, ich kann es dann sagen, wir hatten 15 Beschlussfälle, aber durch meine Hand selber sind mindestens 20 Umschläge gegangen, wo Volksentscheid fehlte. Mhm. Das heißt schon, also durch meine Hand, wir waren zu sechs. Ist auch interessant, ne? Dass der Volksentscheid fehlt, wo man doch eigentlich denken würde, wenn man hier was so regionales, nee, regionales abstimmt. Weißt du, weshalb der Volksentscheid fehlte? Nee. EU-Bürger dürfen EU-Wahl, aber kein Volksentscheid. Ah, klar. Stimmt. Ganz einfach. So ist die Nummer gelaufen. Das sind so Kniffe, die du lernst. Du musst halt darauf achten, weil auf diesen Wahlschein steht auch nur EU-Wahl oben in der Ecke. Und musst du die extra zählen. Ah, ja, ja. Das sind so Kniffe. Du hast so ein Handbuch. Ich hab's, glaube ich, hier nicht mehr in diesem Stapel irgendwo. Raschelknister. Da. Ja, das ist ein schöner Ringbuchordner. Ja. Wegweiser für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden. Fußnote. Mit Ergänzungs- und Austauschseiten für die aktuelle Wahl oder den aktuellen Volks- oder Bürgerentscheid. Ja. Das ist mit der Oberbaumbrücke. Ja, weil es vom Bezirk X-Rhein ist. Ja. Und der darüber fahrenden U1. Ist man eigentlich denn danach, nach so einer Wahlhelfergeschichte auf, der macht das schon gerne, der kommt jetzt immer ran gebucht oder ist dann erstmal Ruhe? Nee, also du wirst halt bei der nächsten Wahl einfach so in so einem kollektiven Verteiler angeschrieben. So in Berlin habe ich jetzt richtig verstanden. So. Aber dann muss ich doch. Nee, musst du nicht. Da wird einfach die erstmal erstmal gefragt, möchtest du? Ja. Okay, es gibt also eine Stufe davor, gut. Und wenn genug sagen, ja klar. Mhm. Und so muss ja keiner verpflichtet werden. Und so wie ich es in Berlin verstanden habe, wenn tatsächlich eher mehr die Beamten dann rangezogen im Zweifel, wenn was fehlt. Stimmt, das können wir eigentlich auch machen. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber klar. Die kriegen dann auch eine Aufwandsentschädigung oder ein Erfrischungsgeld. Das ist geringer. Kriegen es auch. Und was gibt's eigentlich noch zu beachten? Ja, und am Ende, ganz wichtig, alle Stimmzettel landen im Müll. Also in Müllsäcken, in farbigen Müllsäcken. Also am Ende, was ganze Demokratie ist für Müll am Ende. Also versiegelte Müllsäcke, aber für den Müll. Die müssen dann extra gestapelt werden, das ist auch ganz lustig. Da werden dann bestimmt neue Stimmzettel draus gemacht, die mich mal schon gefragt, warum die so super Recycling alt aussehen. Aber ich komme ernsthaft nicht drüber weg. Das ist wahrscheinlich wirklich so, oder? Die gehen wahrscheinlich direkt in das Werk, was die gemacht haben. Nee, die werden für archiviert, die Dinger. Ach so, also natürlich. Nicht Müll. Wenn du eine hier. Ja, aber das ist ja nicht Müll. Dann. Ja, ja, das muss ja geprüft werden. Das muss alles überprüfbar sein. Das ist ja kein Müll. Ja, aber es waren Müllsäcken verpackt. Das ist ganz lustig. So. Farbigen Müllsäcken. Ah, okay, gut. Aber irgendwann kommen die wahrscheinlich dann schon weg, oder? Nach 10 Jahren bestimmt. Ja, dann, genau, und die von vor 10 Jahren werden dann schön wieder neu. Ja, ich glaube nicht, neu. Dass die aus den. Aus, einzige Sache noch, die habe ich jetzt gerade wieder fast habe ich vergessen. Ja, ich habe es vergessen. Eigentlich ganz lustige Angelegenheit, ganz angenehm, recht relativ entspannt. Es ist halt einfach, du sitzt halt in der Gruppe, redest und schneidest dabei Briefe auf. Mhm. Gut. Ja, ich komme über die Bayer-Partei-Sache nicht drüber. Es hat sich jemand in Friedrichshain per Briefwahl die Bayern-Partei gewählt hat. Na, Studi aus Bayreuth, der hier sein Auslandssemester macht. Auslandssemester. Hausaufgaben. Tja, Hefte raus. Klassenarbeit. Und dann lesen Sie mal vor. Es gab ja Hausaufgaben in der letzten Sendung. Ja, und vorletzte Sendung. Vorletzte Sendung ist völlig richtig. Ist das nicht schon vor 3 Sendungen gewesen? Ja, oder vor 3. Ja, ich irgendwann. Hab doch so halb berichtet. Während der letzten Sendungen gab es meine Hausaufgaben. Du hast das Plastikclipsi noch. Ja. Das sag ich Claudia. Nee, das bring ich jetzt nächstes Mal mit. Ah, ja, okay. So. Das haben jetzt auch nur Leute verstanden, die auf dem Podcast-Workshop waren. Aber ich habe ja das beste Unterzeile gehabt. Bei mir steht freies Radikal drunter. Das Pappschild habe ich auch noch, aber das Plastikdingsi habe ich auch noch gefunden. Das habe ich sogar mitgenommen, aus Versehen, und Cornelis gegeben, damit er es Claudia zurückgibt. Ich wollte gerade sagen, dann ist das. Ja, du hast es nämlich vergessen, genau. Weil ich habe nämlich Claudia gesagt, hat Cornelis dir das gegeben? Nö, hat er nicht. Super. Meins habe ich abgegeben, da war ich mir sehr sicher. Aber da war noch eins in meinem Anzug irgendwo. Oder Jacke, keine Ahnung. Egal. Ja. Cornelis, hast du denn das Ibis-Finale jetzt geschaut? Genau. Ich habe alles gesehen. Mir fehlt bloß noch das eine Woche später Ding. Das will ich auch noch gucken, weil es mich ja dann doch auf eine. Also ich bin nach wie vor ambivalent. Es hat mich aber schon auch gefesselt. Das Finale fand ich ziemlich großartig, einfach auch in sozialer Hinsicht, weil da doch die verschiedenen Protagonisten dann jeweils die Aufzeichnung gesehen haben, wahrscheinlich auch in zusammengeschnittener Form, was auch wieder interessant ist, aber dann auch sehr, sehr direkt konfrontiert wurden mit dem, was jeweils auch über sie gesagt wurde und was halt so das Publikum gesehen hat. Das fand ich schon super interessant, auch weil es keine bescheuerten Dschungelprüfungen gab, die mich überwiegend ganz doll gelangweilt haben. Aber dieses eine Woche danach ist keine eine Woche danach, das ist am selben Tag wie das Finale aufgezeichnet. Es gibt, dass sie treffen sich wieder und dann gibt es noch eine Folge, wo nach dem Finale. Mhm. Aber dann habe ich die nicht gesehen. Das ist nämlich also die habe ich auch noch nicht gesehen. Es liest nicht so mit Frauke Ludewig oder so, ne? Ach, okay. Keine Ahnung, kann sein. Also es gibt halt die Folge im Dschungelcamp, wo sich alle da so sehen, wo sie so ein bisschen komisch so sitzen wie die Hühner auf der Stange, immer zwei vorn und so ein bisschen wie vor Gericht nochmal mit den Aufnahmen konfrontiert werden. Und dann scheint es noch eine Folge danach zu geben. Das fand ich aber richtig gut, dieses Finale oder dieses Finale Zusammentreffen. Weil da einfach auch nochmal sehr viel sehr interessante Filme geschnitten wurden und auch sehr klar auf bestimmte Punkte hingearbeitet wurde und das schon auch menschlich echt krass ist. Und was mir schon sehr gefallen hat, überhaupt an der ganzen Geschichte, so diese, also kann man sich jetzt streiten, ob Experimente mit Menschen gut oder schlecht sind, aber scheiß drauf, die wollten das so. Das Geld dafür bekommen. Genau, Geld dafür bekommen. Ja, also alle, die da irgendwie, selbst, ich weiß nicht, was gibt's einfach für reines Mitmachen, auch schon genug, oder? Ja, die haben doch alle verschiedene Verträge bekommen, je nachdem, wie viel Marktwert sie sozusagen haben. Und wie viel Immobilien sie im Osten investiert haben. Ja, und der Wendler hat ja irgendwie richtig viel, irgendwie 100, was hat er bekommen? 100.000? 120.000 oder so. Ja. Und es gibt dann 4 Tranchen, 2 bekommst du halt, wenn du anfängst, auf jeden Fall. Eine Woche dann, den du durchhältst? Dann gibt's irgendwie die dritte. Also du hast die Chance, alle 4 zu bekommen. Also eine Woche, die dritte bekommst du, wenn du eine Woche bleibst, also quasi bis dann, wenn die Votings losgehen. Und wenn du rausgewählt wirst, hast du halt keinen finanziellen Nachteil dadurch. Und dann nochmal, wenn du den ganzen Nachklimbim mitmachst, kriegst du halt die vierte Tranche. Und der Wendler hat halt eine Tranche nicht bekommen. Naja, also ich meine, kurz nee, drin sein. Vor dem Voting rausgegangen. Ja, hat er eine oder zwei nicht bekommen. Kurz drin sein, Geld bekommen, dann da auch noch rumhängen, also das schon gut. Ja, das ist ja der Witz, ne? Der Wendler hat halt, war halt so hoch angesetzt, der hat halt trotzdem irgendwie noch 60.000 mitgenommen oder so. Und hat halt eine Woche in diesem geilen Hotel da irgendwo in Australien verbracht. Auf RTL-Kosten. Ja, aber ich glaube, das war aus seiner Sicht war es nicht geil, weil er halt einfach isoliert war in diesem Hotel. Ja, was heißt isoliert? Die werden ihn schon rauslassen da. Ja, aber der hat sich halt erwartet, dass er jetzt hier groß Klimbim machen kann. Naja, und der Markenwert dürfte dadurch aber nicht gestiegen, sondern eher gesunken sein. Ja, meine Güte, aber ich meine, wenn man das ganz singulär betrachtet, ich kriege jetzt hier Geld, das ist jede Menge, ich verzichte auf die Hälfte und kann dafür jetzt irgendwie noch schön in einem Hotel sein, was irgendwie ganz cool ist. Das ist naja, ja klar, aber ich meine, du bist ja auch dann auch selbst als C-Promi doch auch, also einerseits ist es ein Job, so würde ich das sehen, für die meisten ist es einfach klar ein Job, aber du guckst halt auch, ob du mit etwas rausgehst, was dich besser stellt oder schlechter stellt als vorher. Und ich glaube, ihnen hat das nicht geholfen, im Gegenteil. Also er ist ja schon ein bisschen auch so der doofe Arsch gewesen. Ja. Ja, ja. Aber, keine Frage. Apropos doof. Also ich frage mich halt die ganze Zeit, schaue ich mir das jetzt nächstes Jahr wieder an? Und ich entdecke in mir, also eigentlich, ich finde es halt doch recht langweilig, wenn sie halt die blöden Dschungelprüfungen machen. Aber ich finde das Soziale, das Casting wirklich, wie sind die Charaktere ausgewählt und was machen die eigentlich aus, schon interessant. Und ich glaube, ich werde es wahrscheinlich schon auch gucken, um rauszufinden, was haben sie da eigentlich für einen Haufen zusammengesetzt und was ist wohl so, wo ziehen sich Spannungslinien auf? Ja, ich sag dir jetzt schon mal, die Dschungelprüfung wirst du einfach durch Twitter überstehen. Nee, ich gucke das ja vermutlich wieder nicht live. Weil das ist der Fehler. Zu dem stehe ich. Ich werde mich mit Sicherheit nicht verpflichten, zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Fernseher zu sitzen oder vor irgendwas. Das wird auch nicht klappen. Das werde ich zeitlich nicht hinkriegen. Möglicherweise schaue ich den Kram nachts oder ich fand es auch nicht unangenehm, jetzt einfach die ganze Staffel um 8 Wochen zeitversetzt zu gucken. Ich wusste wirklich die meiste Zeit nicht, wer gewonnen hat. Weil ich brauche da kein Twitter und ich notfalls überspule ich die Dschungelprüfung. Ich finde das als Medium interessant, aber keine Ahnung, ja, vielleicht probiere ich es mal, aber es ist nicht das, was mich da jetzt anzieht, sondern ich finde das einfach als Experiment mit Menschen, wo man sich auch moralisch nicht schämen muss, das lustig zu finden, finde ich es gut. Ja. Apropos, jetzt will ich nochmal zum... Bin nicht begeistert, aber ich verstehe es. Wir waren gerade beim Thema Arsch. Habt ihr es mitbekommen mit Richter Gnadenlos? Nein. Aha, wie schön. Und zwar geht im Herbst Promi-Big Brother los und Roland Schill wurde verpflichtet. Ronald heißt er. Ronald. Und zwar hat er folgende Forderung gestellt, dass er mit seiner Freundin gleichzeitig mit rein darf. Diese Frau kennen wir unter dem Fachterminus Teppichluder, Dieter Bohlen. Oh. Ja. Das wird Popcorn. Ja, aber Promi Big Brother, ey, das kann ich mir wirklich nicht anschauen. Oliver Pocher als Moderator, das wird schön. Das ist so. Das Schöne bei den ganzen Sendungen ist ja, dass da oft Menschen drin sind, die eigentlich zwar bekannt sind, aber zu doof sind, sich eigentlich der Auswirkung ihres Tuns vollständig bewusst zu sein. Unser eins mag das durchaus nicht. Ich vermute einfach, dass der Schill einfach bekokst war. Ja, das meine ich ja. Also ihm ist das nicht klar oder auch egal oder was weiß ich was, dass er da möglicherweise sich dann doch ziemlich zum Horst macht. Und das ist schon schön. Ich vermute mal, dass der Schill einfach neues Geld für Koks braucht in Kolumbien. Ja, vielleicht, ja. Moment, stopp. Eilmeldung aus Rummelsdorf. Mann klingelt dauerhaft bei seinem Nachbarn. Vor allem in Rummelsdorf. Oh, das hatte ich übrigens letztens im Metronom. Dennis, weißt du, was dieser komische Gong bedeutet im Metronom? Welcher? Nicht der Warnruf, den wir letztens hatten, sondern... Bitte? Der Rolliton. Der Rolliton. Ich möchte mit meinem Rollstuhl bitte aus diesem Zug aufsteigen. Den drückt jemand, oder? Ja, den kann man drücken. Okay, ich wollte letztens pennen und da hat jemand tatsächlich 2 Stationen lang Dauer gedrückt und es kam halt ein Gong nach dem anderen, ja, ca. 50 Mal. Ich kann dir auch erzählen, woran es liegt. Das ist nämlich im Fahrradabteil, ja, Und da kann man ja auch seinen Rollstuhl, da kann man sich auch mit seinem Rollstuhl gut hinsetzen. Da kann man sich aber auch gut hinsetzen mit einem Kinderwagen. Da kann man sich auch gut hinsetzen mit einem Buggy, mit Kindern, die schon laufen können. Und wenn Kinder, okay, die so anderthalb, zwei sind, die gerade so laufen können und einigermaßen stabil sind, Knöpfe sehen, dann drücken die da drauf. Und wenn dann auch noch ein Ton kommt, wenn sie auf den Knopf drücken, dann finden sie das lustig und drücken nochmal drauf. Ich erinnere, dass Leifkes Dings da und mein Computer innige... Hier wurde ein Computer mehrfach neu gestartet. Mehrfach ist gut, glaube ich, so 10 oder 20 Mal. Ja. ja, mehrere Personen halten sich vermutlich unbefugt auf einem Dach einer Bauruine in Kreuzberg auf. So, nächste Hausaufgabe. Ach nee, wie ist das mit dem Schill noch? Der Schill war erst Richter, dann war der irgendwie Innensenator und dann hat er gekokst und ist geflogen. Oder wie war das? Nee, der ist ja aus der Koalition geflogen, weil irgendwie Koks und weil er irgendwie Ole von Beust bedroht, dass sein Schwulsein zu offenbaren. Hat Ole von Beust halt den richtigen Zug gemacht und den Schill rausgeworfen und sich geoutet. Ja, das war übrigens sehr gut. Und der Schill ist dann untergetaucht und irgendwann in Kolumbien aufgetaucht, also koksend, auf einer Party. Mhm. Ich weiß nicht, stimmt, Kolumbien, sowas. Brasilien, Argentinien, irgendwo in Südamerika. Ja, irgend so ein südamerikanisches Land mit Koks. Und wo wurde denn nicht zeitweise auch hier per Strafbefehl gesucht? Also so, wenn, dann heißt es Haftbefehl. Haftbefehl, sorry. Es gibt übrigens einen Rapper, der heißt Haftbefehl. So schlimm. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Es ist, und jetzt ist halt Schill mit Teppichluder. Ich weiß auch nicht, wie die Frau heißt mit Vornamen. Ist mir auch wenig. Ist auch egal. Ja. So, egal. Also jetzt zweite Hausaufgabe. Louis schauen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Doch, Leute. Kriege ich jetzt einen Eintrag ins Klassenbuch? Ja, es läuft gerade die vierte Staffel in den USA. Und ich schaue die gerade mit der Frau. Und eigentlich hasst die Frau Louis, weil sie findet, er ist in der Serie immer so als Loser und Depp dargestellt. Kann sie überhaupt nicht aufstehen. Aber diese Staffel findet sie super. Und die ist auch das, was ich bisher jetzt gesehen habe. Wir haben 5, 6 Folgen gesehen. 14 Folgen wird es geben. Die ist auch wieder echt grandios. Und ich sag euch, das ist große Kunst. Und zwar wirklich große Kunst. Und was da passiert, was das auch so ansprechend, für mich ansprechend macht, ist, man kann immer seine Gedanken, die er gerade hat, und seine Denkprozesse, die er durchgeht, auch, er sieht eine Situation und dann denkt er das, dann denkt er das, dann denkt er das. Das kann man nachvollziehen, indem man seinem Gesichtsausdruck folgen kann. Und er macht jetzt keine übertriebene Mimik oder so. Und meine Frau hat mich jetzt darauf aufmerksam gemacht, woran das liegt. Da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Aber das ist teilweise improvisiert? Ja, nee, ja, so halb, aber darum geht's gar nicht. Okay. Das ist schon vorgeschrieben, aber so, es ist so die Art und Weise, wie gespielt wird, ist eher improvisiert. Darum geht's nicht, sondern was passiert ist, das Erzähltempo ist einfach sehr langsam. Das kennt man von modernen Serien gar nicht. Das Erzähltempo ist hoch, dieses passiert, jenes passiert, und wenn der eine hat ausgeredet, dann kommt der nächste ins Bild und dann zieht er sich aus und dann kommt der nächste ins Bild und der verdrischt ihn. Und dann prügeln sie alle und dann kommt einer rein und macht einen Witz und alle lachen. So. Aber das ist wie ich vom Erzähltempo her richtig schön langsam. Und es gibt dann auch während des Schauens auch die Möglichkeit, sich Gedanken über das zu machen, was da passiert. Mhm. Wunderbar. Eine Szene in einer der letzten Folgen, die ich gesehen habe, ganz, ganz toll. Er sitzt mit seiner kleinen Tochter, die in der Schule etwas angestellt hat und er muss sie vorher aus der Schule abholen, obwohl die, er lebt mit seiner Frau getrennt, obwohl die Frau halt nicht dran war, das Kind abzuholen, aber die hat sie gerade nicht erreicht und nur die Schule hat nur ihn erreicht, deshalb hat er sie abgeholt. Die sitzen auf der Parkbank in New York und er will versuchen zu erfragen, was sie denn gemacht hat, weil das haben die in der Schule ihm irgendwie nicht erzählt. Und die reden halt miteinander und was so ein wirkliches Gespräch zwischen Vater und Kind ist, oder zwischen Eltern, Eltern und Kind ist, wo die wie ich versuchen zu ergründen, was war denn das Problem, und auch wie ich ganz ernst gemeint und ganz pädagogisch, emotional, völlig aufgeladen und schick. Und man sieht so im Hintergrund, hinter dieser Bank, einen Zaun und dahinter eine Wiese, und auf dieser Wiese liegt offensichtlich im Unscharfen ein Betrunkener. Was man aber erst nach dem dritten Mal hinschauen irgendwie sieht. Aber die Serie lässt einem halt, weil diese Konversation halt eine Minute geht oder zwei, lässt die einem halt genug Zeit, um zu sehen, dass er ein Betrunkener ist. Und dann kann man nochmal kurz lachen. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe so viele Serien auf dem Radar, die ich gucken müsste. Ich habe doch gesagt, du musst nur drei Folgen davon schauen. Late Show. Können wir die dann mal kurz verlinken, ja. Gut. Late Show 1, Late Show 2, Late Show 3. Und den Pilot meinst du, oder? Ja, um zu verstehen, was da passiert, so. Vielleicht. Aber Late Night 1, 2, 3 sind schon ganz. Also Late Night 1, 2, 3, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, da war ich echt sowas von geflasht. Das habe ich auch direkt danach nochmal geschaut. Diese drei Folgen, weil das ist wie ich, das ist halt schon keine Serie mehr, das ist halt Kunst. Gut. Sorry, tut mir leid. Macht's jetzt Sinn, wenn ich euch noch eine. Ja. Nicht Late Show, sondern Late Show. Oh ja, ja. Macht Sinn, wenn ich euch noch eine neue Hausaufgabe aufgebe? Oh, ernsthaft? Dann spare ich mir das fürs nächste Mal. Ich hätte gerade ganz gebeschlagen, Game of Thrones zu gucken. Lehrer, es sind doch bald Sommerferien. Was? Game of Thrones werde ich gerade immer ganz bequatscht zu gucken, eigentlich. Ja, ich auch, aber ich warte, glaube ich, bis die Serie zu Ende ist und gucke sie mir dann an. Also, Moment, dazu zwei Dinge. Erstens, ich schaue es und ich würde auch gerne mit euch mal drüber diskutieren. Ist natürlich blöd, wenn ihr es nicht gesehen habt. Warten, bis die Serie zu Ende ist, ist ziemlich doof, weil ich glaube, dann sind wir alle alt. Also 6, 7 Jahre sind es mindestens noch. Dabei, da muss ja auch der alte Sack erstmal vorankommen und sein 8. Buch schreiben. Nee, muss er nicht, weil die Serienmacher haben sich mit dem Autor relativ gut abgestimmt, was so Plotline ist und alles Mögliche. Und mittlerweile merkt man, dass die Autoren ein relativ gutes Verständnis haben von den Charakteren und sich auch von den Büchern so ein bisschen entfernen. Das heißt, sie ziehen das Ding durch. Aber auch sie entfernen sich von mir, weil ich habe das immer verstanden, dass sich sogar die Dialoge 1:1 mit den Büchern überstimmen. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber von allen, die sie gelesen haben, heißt es, dass zumindest jetzt in der 3., 4. Staffel man sich da deutlich von entfernt und viele schimpfen eher auch, dass wichtige Sachen rausgelassen wurden, anders sind. Ich kenne die Bücher zum Glück nicht oder ich kenne sie einfach nicht, weil keine Zeit gab, die zu lesen. Und für mich fängt es jetzt durchaus auch an, so ein bisschen mehr zu leben. Wobei ich auch durchaus kritisch mit der Serie umgehe, weil einerseits finde ich sie großartig gemacht, großartig gefilmt, sehr episch, sehr, sehr weit alles. Aber ich habe nicht so richtig Charaktere und Geschichten, an denen ich wirklich hängen bleibe, mit wenigen Ausnahmen, wo wir jetzt nicht so ins Detail gehen können, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Hm. Weil irgendwie sowieso alle irgendwie sehr menschlich sind und keiner so richtig toll. Na, ich habe jetzt nach der letzten Folge irgendwie nur über Twitter fliegen sehen. Nicht so viel zur 4., die kenne ich noch nicht. Nee, da haben sich, also das war auch wohl vorher schon der Fall. Ich habe es nur zur letzten Folge ganz explizit gelesen, dass ein paar Menschen da ein bisschen man darf sich halt sich daran gestört haben, dass die Gewaltdarstellungen dann doch sehr explizit waren. Ich habe die Szene mir extra angeguckt mit Reaction-Videos, das ist in der Tat, die war krass. Aber ja, Sex und Gewalt ist viel drin, da habe ich aber kein Problem mit, das mag ich. Weißt du, was wahrscheinlich die ersten Leute so in den ersten zwei Staffeln den Fehler gemacht haben, dass sich die Leute so an die Figuren gewöhnt haben. Und der die Auto sterben halt irgendwie alle, ne? Ja, genau, der Auto hat ist halt Mörks, wegmörksen. Red Wedding, das war das Große, als es aufgeploppt ist in Twitter, als Red Wedding war, dass alle ausgeflippt sind und du musst die Reaction-Videos gucken, das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, also das bricht doch sehr stark mit den Sehgewohnheiten. Normalerweise ist so der Hauptcast, da kann man recht sicher sein, dass der nicht verschwindet aus der Serie. Ja, aber sterben. Kann man hier alle nicht. Ja. Und die Gründe, aus denen dann Leute irgendwie dann auch wegsterben, ist halt manchmal auch so ein bisschen okay. Ja, liegt auf jeden Fall auf der langen Liste. Und wenn Watch Ever da irgendwann mal anfängt, das ins Programm aufzunehmen, dann wird das auch sicherlich geschaut, weil die Frau hat ja auch Interesse daran, das zu sehen. Aber im Moment ist einfach... Schwierige Frage für mich ist tatsächlich Englisch oder Deutsch. Ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, weil ich synchron nicht gucken kann, aber ich raff tatsächlich nicht so viel. Mhm. Ich habe zum Glück einen Mitbewohner, der mir erklärt, was so grob passiert. Aber ich bin trotzdem ziemlich verärgert, weil ich es gern verstehen würde. Ja. Ich habe jetzt überlegt, dann doch nochmal auf Deutsch zu gucken, um zumindest noch mehr Info zu bekommen, was da passiert. Aber sprechen die so altertümlich? Ja, ja, so ein altertümliches Englisch. Ja, das ist wirklich schwierig schon. Ja. Also, das ist schon eine härtere Nummer. Ah, aber es ist in jedem Fall auch einfach, also wer Serien mag, sollte es sehen, so. Ja, ja, mal schauen. Also, erstmal steht jetzt bei mir noch an Fringe Season 5. Ah ja, die habe ich gerade beendet, da kann man dann nochmal drauf gehen. Die fangen wir jetzt auch die Tage an, gemeinsam zu schauen, vielleicht sogar schon morgen. Sie enthält zumindest die für mich beste Folge der ganzen Serie. Welche denn? recht weit am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Okay, mir würde die Nummer jetzt reichen. Müsste ich nachgucken, kann okay. ich später nachreichen. Egal. Und dann ist für mich alleine an Serien gucken erstmal Breaking Bad steht da. Ja, das können wir dann auch gerne mal. Habt ihr sie jetzt gesehen? Also Cornelis, Breaking Bad? Bin durch, ja. Ich bin absolut, also das ist meine Serie, absolut. Die beste Serie seit Six Feet Under. Was das, was durcherzählte Serien angeht, ja. die nicht so sehr auf Action, Cliffhanger, anderes Ding angeht. Gesellschaftsbild. Also ich mache das dann einfach so, ich werde dann abends, wenn alle im Bett sind, noch immer eine Folge schauen und dann habe ich das irgendwie auch in 3 Monaten durch oder so. Hm. Ein bisschen mehr vielleicht. Egal. Darum lasse ich gehen. Ja, dann Cornelis hatte noch eine Hausaufgabe. Valero D fahren hat er nicht gemacht. Nee, ich versuche das ja, aber das ist eine blöde Richtung. Ja, ist nicht so schlimm. Können wir nach hinten anstellen. Wichtiger ist jetzt, dass ihr zur nächsten Sendung wirklich Louis schaut. Okay. Das ist so eine unfassbar. Guckst du nur die drei Folgen an? Ja, aber es ist das sind 20 Minuten. Das sind keine. Das ist mir das klar. Ist eine Stunde. Nein, das ist eine Stunde Zeit, die du investierst. Das ist nicht das Problem, dass die fehlende Zeit, sondern ich merke gerade, dass ich in einer Phase bin. Ich habe seit 4 Jahre gucke ich intensiv Serien. Ich bin in so einer Phase, wo das alleine irgendwie nicht richtig zu. Ich habe so 1-2 Serien, die gucke ich sehr gerne, weil ich wirklich an der Story interessiert bin. Ja. Bei allen anderen denke ich mir so, ich komme 10 Minuten voran und denke mir so, oh, nö, keine Ja, Bock. Genau. Und das guckst du und da kippst du vom Stuhl, weil das ist um Längen besser als all der ganze Scheiß, den du sonst schaust. So viel Scheiß gucke ich gar nicht. Na, das wird schon eine Menge sein. Also wie ich um Längen besser. Mhm. Wenn wir sagen, Parks and Rec ist eine echt gute Comedy-Serie, was sie ist. Ja. Ist nicht vergleichbar. Okay. Nie im Leben. Okay, ich werd's mir Sonntag anschauen. Das mag auch mein eigener Humor sein, das kann gut sein, aber super toll. Eine andere Serie, die so ähnlich ist, ist Maron von Marc Maron. Sag die mir. Läuft, das ist dieser What the Fuck with Marc Maron, dieser Podcast. Ach so, ja. Und aber wenn du sagst, ist so Late Show heißt die Folge, du hattest kurz im Plot erzählt. Geht das Richtung 40 Rock Style? So Medien selber auf die Schippe nehmen oder ist es eher so wirklich. Das ist da auch mit drin, aber das ist anders. Das ist nicht wie ich erklärbar. Okay, ich werde es mir anschauen. Ich werde es mir jetzt einfach anschauen. Die Fringe-Folge übrigens ist 506, also die 6. in der 5. Staffel, die ich sehe. Hast du den Titel im Kopf? Through the Looking Glass. Ich weiß. Lost? Der Titel ist Lost-Anleihe, aber inhaltlich glaube ich nicht so. Aber der Titel auf jeden Fall. Der Titel, ist halt Weil das ist das mit Penny und Penny's Boat. Und der Handgranate. Ich habe Lost nicht gesehen. Ach, du hast Lost nicht gesehen. Ja gut, okay. Ich kenne nur das Ende von Lost. Das habe ich mir erzählen lassen mal. So. Ja, wo wir gerade bei Maron waren, da habe ich mir auch neulich das neue, also das ist auch eine Serie auf IVC, da habe ich die ersten 4 Folgen von gesehen oder so, auch sehr gut, läuft gerade in der 2. Staffel in den USA. Da habe ich mir das letzte Special von dem als Audio gekauft, das heißt Thinky Pain, also gedanklicher Schmerz. Und der hat auch so eine ganz eigene Art von Comedy. Eigentlich macht der nichts anderes. Das war früher anders, aber mittlerweile ist der so, weil der auch mittlerweile auch trockener Alkoholiker und andere Drogen hinter sich gelassen hat in seinem Leben, die mehrere Jahre seines Lebens vollkommen zerstört haben. Und er hat auch so Anger-Probleme und weiß der Geier was, Beziehungsprobleme und so, und seine Eltern waren irgendwie komisch und alles ganz komisch. Ja. Und er ist halt schon irgendwie seit Jahren in Therapie, wegen allem Scheiß. Und er macht halt so sozusagen so eine Eigentherapie in Comedy-Form. Also er geht ganz offen mit seinen Problemen um und erzählt auch von seinen Gedankengängen, die er so hat, die so ein bisschen bekloppt sind und kann die aber auch sehr gut reflektieren und einordnen. Und dabei sind halt immer Sachen, die völlig normal sind und bei allen anderen auch auftauchen und bei denen auch jeder merkt, dass die bescheuert sind. Wie zum Beispiel, also so ganz einfache Sachen sind ja immer, jemand erzählt, Und dann haben die Kinder alle Läuse in der Kita. Und das Erste, was man hat, es fängt am Kopf an zu jucken. Und man weiß... Kannst mich mal. Und man weiß, man hat keine Läuse, es ist Käse. Trotzdem kratzt man sich. So. Ja. Und auf der Ebene, dann sozusagen emotional, erzählt er ständig. Man kann wirklich 80%, weit über 80% dessen nachvollziehen oder kennt das, ja. Und ich so kann Finky mich... Finky Pants, verstehe ich. Finky Pants, genau. Ja, also, den Titel, ja. Ich kann mich einfach sehr gut mit ihm identifizieren in vielen Sachen. Ich glaube, das geht allen anderen auch so. Das ist keine Comedy vom normalen Schlag, da muss man schon irgendwie ein Fable haben, das muss man irgendwie gut finden. Aber sich das mal reinzutun, ist auf jeden Fall super. Und dieses Album macht echt Spaß. Das höre ich zurzeit wirklich rauf und runter. Also so alle zwei Tage schiebe ich es mir nochmal einmal durch. Macht super viel Spaß. Es ist nicht so, dass da riesen Brüller dabei wären, aber so die Geschichten, die er erzählt, sind echt toll. Haben wir eigentlich so ein, gibt's das noch? iTunes, nee, aber Amazon haben wir ja, ne? Mhm. Amazon gibt's das bestimmt zu kaufen. Kaufen Sie jetzt, wählen Sie die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Ja, wir machen hier mal so ein, wie heißt das? Ja? Affiliate-Link. Ja. So, danke. So, Berlin. Kaufen und Geld ausgeben. S21. Ja. Genau. Ich weiß nicht, was ihr so über die S21 wisst, aber Stuttgart hat eine S21 und auch die von Berlin scheint sich zu einem Desaster zu entwickeln. Hamburg hat auch S21. Ja, die ist aber fertig geworden, oder? Nee, Hamburg ist S21. Ah, okay, gut, bin ich jetzt nicht so tief drin. Also die haben dieses Bahnhof 21-Konzept halt, wo sie halt ganz viele Bahnhöfe, Kopfbahnhöfe umbuddeln und so Krempel. Stuttgart 21 ist halt das bekannteste jetzt. Und wenn das dann auch für Altona noch gelten würde, wollen sie ja auch wegmachen und so, ne? Das Berlin S21 ist, dass man den Kopfbahnhof Erkner jetzt umbaut, oder was? Nee, die Berlin S21 hat exakt nichts mit diesem Konzept, genau. 21 zu tun, ist einfach nur eine S-Bahn, die Linie 21. Okay. Wobei es gerade danach aussieht, das würden wir einen Kopfbahnhof bekommen für eine längere Zwischenzeit, zumindest. Ja, aber tut mir leid. Wo? Wer? In Göttingen? Also genau genommen macht Berlin S21 den Hauptbahnhof für einige Jahre zum Kopfbahnhof für die S-Bahn. Ja. Die noch nicht gebaut ist. Also letztlich ist es ja so, Berlin hat ja so ein sehr cooles Bahnnetz, Kreis und dann irgendwie so ein Kreuz in die Mitte und das ist der Hauptbahnhof. Das Pilzkonzept. Ich wiederhole es immer gerne. Wir haben das Pilzkonzept. Schon öfters hier in der Sendung angesprochen, das Pilzkonzept. Das Problem ist nur bei diesem Pilzkonzept ist, der Hauptbahnhof ist in der Mitte, aber die S-Bahn fährt vorbei. Und zwar die Mitte war halt früher im Osten. Genau. Also bevor es einen Hauptbahnhof gab, war die Mitte in der Friedrichstraße. Alles war eigentlich verhältnismäßig schön, nur dass vielleicht das Ganze ein bisschen zu klein so war, der Bahnhof. Und da ist der Bahnhof quasi ein Stück in den Westen gerutscht und heißt jetzt Hauptbahnhof. Und die S-Bahn fährt weiter in die Friedrichstraße. Nord-Süd-Richtung fährt halt trotzdem noch durch die Friedrichstraße, durch den S-Bahn-Tunnel. Genau, und jetzt soll halt eine zusätzliche Linie geben. Also man will halt den bestehenden Tunnel auch nicht anfassen, soll einfach weiterfahren, sondern halt die bestehende Linie über den Hauptbahnhof. Idee war sogar eine Bundestagshaltestelle oder Station zu bauen, das hat der Bundestag abgelehnt. Aber halt zum Brandenburger Tor und dann Potsdamer Platz. Genau, durch den sogenannten Heuboden, da gibt es halt schon eine Vorleistung aus den 30ern oder so, glaube ich. Ab da kann man dann erstmal wieder einschwenken ins Netz. Und dann irgendwann. Weil dann später Südkreuz auch wieder halt gebaut werden muss. Genau. Ja. Was mir nie so ganz klar war, vielleicht weißt du noch was dazu, warum der ganze Kram nicht gleich mitgebaut wurde, als man eh schon die Spree umgelegt und die ganzen großen Baugruben gehabt hat. Also als der Nord-Süd-Tunnel für die Fernbahn gebaut wurde, vermutlich einfach aus Kostengründen nach hinten geschoben. Ja, läuft diese S21 zumindest bis zum Hauptbahnhof direkt so mehr oder weniger neben der Fernbahn und unterquert dann auch die Spree, wie eben auch die Fernbahn und zweigt dann so ein bisschen ab wie die U55, also alles Zeug, was man durchaus früher schon gebaut hat. Aber also ich sehe gerade, also die S21 wird nicht über das Brandenburger Tor führen, sondern direkt von Hauptbahnhof. Ja, wahrscheinlich drunter, ne? Aber es ist halt vorbei. Schon in der gleichen Gegend und die Spreeunterquerung hätte man ja doch vielleicht gleich mitmachen können. Das war jetzt mit über und aber egal. Wie auch immer, also die S21 soll halt dieses Kreuz auf den Hauptbahnhof so verlegen, dass man sowohl in Ost-West, wie jetzt schon funktionierend, und auch Nord-Süd-Richtung durch den Hauptbahnhof mit der S-Bahn fahren kann und in alle Richtungen ganz gut angebunden ist, Richtung Ring und andere Richtungen. Jetzt haben sie aber ein bisschen Mist gebaut. Man muss halt wissen, dass diese S21 Station für den Hauptbahnhof natürlich auch unterhalb des Hauptbahnhofs zum Liegen kommen muss, zwangsläufig. Wenn man Nord-Süd-Richtung da langfährt, dann ist man eben auch mit in den anderen Strängen unterm Hauptbahnhof, Weil man das aber nicht gebaut hat, hat man eben soweit Vorbereitungen getroffen, das später zu bauen. Auf der östlichen Seite des Bahnhofs, neben der U55, wird also noch ein großes Loch entstehen und noch eine große Anlage entstehen für eine weitere zweigleisige Station, ähnlich wie die U55. Und dafür gibt es Bauvorleistungen. Und Problem ist, die passen nicht. Die haben sie einfach zu klein gebaut. Moment, hatten wir das Thema nicht schon mal? Also, ach nee, das haben wir in der U-Bahn besprochen, Entschuldigung. Ja, ja, okay. Ah ja, ja. Einfach zu klein gebaut, weil man 2006 oder 2000, wann war das? 3, 4 irgendwann gesagt hat, jetzt muss aber mal vorangehen, wir wollen diesen Bahnhof zur WM öffnen, soweit auch nachvollziehbar. Wir kennen das alle, mir hat das Dach abgeschnitten, die Decke irgendwie unschön gemacht und so weiter, aber leider auch irgendwie hat man sich ein bisschen verrechnet und eben diese Vorleistung so gebaut, dass da einfach derzeit kein Bahnhof drunter passt. Wie eben auch das geschehen konnte. Also einfach Termindruck erscheint mir als Begründung ein bisschen zu profan. Da hat irgendwie jemand einfach mal Mist gebaut. Und jetzt kann man eben diese wunderschöne Anbindung erstmal nur vor dem Bahnhof N lassen. Also unterirdisch ja, mit Verbindung auch, aber eben nicht in der vollen Länge. Also quasi nördlich des Hauptbahnhofs, nordöstlich des Hauptbahnhofs kann man also die Station nur so halb bauen und auch nur kürzere Züge enden lassen. Was alles reichlich doof ist, weil die kurzen Züge eigentlich den ganzen Kram, den sie dann bauen werden, gar nicht wirtschaftlich machen und alles natürlich auch noch teurer wird. Auf aktuell über 300 Millionen Euro geht man davon aus. Abgesehen davon, dass die ganze Verbindung überhaupt nur dann Sinn ergibt, wenn man sie eben auch unter der Spree durch, weiter durchverbindet Richtung Potsdamer Platz. Und was dann nochmals 170 Millionen kosten würde, nach aktueller Planung. Somit sind wir mindestens bei 500 Millionen. Und man kann sich ja ausrechnen, da kommen noch Steigerungen dazu, irgendwas geht schief. Das ganze Umbauen des Hauptbahnhofs, dass da wirklich mal eine vollständige Station unterpasst, ist dann vielleicht noch komplexer als gedacht, weil man ja unter laufendem Betrieb baut. Also wird das Ding sicherlich mal irgendwann 600, vielleicht 700 Millionen kosten und dann hoffentlich mal irgendwann wirtschaftlich sein, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Und schuld ist wieder mal Medoron. Ja, da gibt es eine lustige Grafik. Gab, als er seinen Autounfall hatte, hat jemand getwittert, nach Bahn und Flugzeug hat jetzt auch Medon eigentlich auch das Auto geschrottet. Ja. Ja. Gut, S21 kann man ein bisschen im Blick behalten, was da noch so passiert in den nächsten Jahren, aber wir haben da viel Zeit. Ich verstehe gar nicht, wie man den immer wieder einstellen kann für auch nur irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er hat doch offensichtlich einfach nur Scheiße gebaut. Ich vermute einfach deswegen, weil man einfach Sündenbock braucht. Ach Quatsch. Er hat die Bahngeschichte nicht ganz schlecht gemacht. Er hat sie nicht ganz schlecht gemacht. Er hat eine Menge Fehler begangen, aber er hat auch ein paar Dinge richtig gemacht durch seine durchgreifende Art. Was die Bahn durchaus brauchte, als Medion gekommen ist, ist durchaus jemand, der pragmatisch anpackt und sagt, so geht's mal nicht, wir müssen mal ein paar Sachen jetzt mal hier vor Ort ordentlich neu machen. Und das hat er Teilen auch geschafft. Einen starken Förder. Bitte? Die Bahn brauchte einen starken Förder und den hat sie in Hartmut Medion. Ich zumindest behaupte zumindest, das war im Prinzip die Idee dahinter, die dann zumindest scheinbar gut genug funktioniert hat, um es nochmal mit diesem Konzept so zu versuchen, wie jetzt bei BER, nur da hat es einfach mal sowas von überhaupt nicht funktioniert und das ist ein Wunder. Naja, reden wir nicht drüber. Aber das ist ein gutes Beispiel, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Nachdem Hartmut Medon ein Land in Schutt und Asche gelegt hat, müssen danach die Alliierten kommen und gemeinsam gemeinsam dafür sorgen, dass alles wieder gut wird. So ein zweiter Marshallplan? Ja. Ich würde gerade sagen, vielleicht brauchen wir einen Marshallplan, der uns Flughäfen baut, damit es endlich was wird. Mann streitet sich im Männerwohnheim, wer den Reinigungsdienst übernehmen muss. Reinickendorf. Besonderheit, Mann mit N in Klammern am Ende. Sehr witzig heute mit dem zweiten N in Klammern. Ja. Hier, drück mal Knöpfchen, Dennis. Ist, glaube ich, ganz gut jetzt. Wie jetzt? Ich war gleich vorbereitet. Ah, Leute. Jetzt dauert das hier einen Moment. Jetzt. Oh. Hm. Überbrücken Sie das mal, Herr Brun. Dennis, nur noch zu spät. Noch Fragen? Es fragt Ed Sunflower meint, werdet ihr jemals wieder streamen, wenn ich gerade nicht in irgendwelchen Zügen sitze? Ja, bestimmt. Außer Sunflower meint, wird immer ständig in irgendwelchen Zügen sitzen, das weiß man natürlich nicht. Ja, das ist höchst unwahrscheinlich, deshalb ja, bestimmt. Das ist die richtige Antwort auf diese Frage. Mr. Mo Der Shownoter Mr. Moro, vielen Dank nochmal an die Shownotes im Übrigen, fragt Bierpongtisch. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, denn in der Live-Sendung haben wir Spenden gesammelt, wir werden auch nach der Live-Sendung Spenden gesammelt, um uns einen Bierpongtisch zuzulegen. Spenden ist gut, es hat sich einiges gesammelt. 7,20 Euro, zu Hause steht mir, jetzt habe ich hier eine Spendentasse getan, steht bei mir zu Hause, 7,20 Euro, 7,40 Euro oder so haben wir bekommen. Und wir haben gesagt, wenn wir so viel Geld zusammen haben, dass wir uns einen Bierpongtisch leisten können, kaufen wir den und nehmen da eine Folge als Video auf, in dem wir eine Runde Bierpong spielen. Bierpongtisch gibt's irgendwie, da gibt's auch so eine offizielle deutsche Bierpongtisch-Website-Verkauf-Dingens. Den kann man so zusammenklappen und dann als Tragekoffer wegtragen. Ein Tapeziertisch würde es auch tun. Ja, aber das ist viel cooler. Und das kostet halt irgendwie 110 Euro oder so. Also 7 Euro irgendwas liegen in dieser Kriegskasse. Und wir haben noch Flatter-Einnahmen. Und irgendwann wird das voll sein und dann gibt's einen Bierpongtisch. Kaufen Sie irgendwo gezielt Spenden für den Tisch. Der Bierpongtisch ist in Arbeit. Spenden sind gerne genommen. Ja. Wir können nochmal einen PayPal-Knopf einrichten. Kriegen wir das hin? Eine extra Bierpong-Seite? Könnte man zwei PayPal-Knöpfe einrichten, so einen generischen und so einen Bierpong-PayPal-Knopf. Genau. Ja. Ja? Könnten wir machen. Cool. Dann machen wir das. Also wer spenden will, Bierpongtisch. Das ist natürlich eine Investition in die Zukunft, ja. Immer wenn man dann mal in Berlin ist, so als Hörender des Anycast. Machen wir dann so Hörer-Bierpong. Ja, genau, ne? Genau. Ah. Und wenn er so, ich bin gerade in Berlin, lass doch mal Bierpong spielen. Dann spielen wir Bierpong. Das ist dann natürlich, ne, das verpflichtet uns dann ja auch. Nur ein Angebot. Keiner muss. Wir sagen das nur. Aber Bierpongtisch. Nichts muss, alles kann, naja. Bierpongtisch, ja, ist in Planung, kommt irgendwann. Da habe ich noch eine Frage im Übrigen. Wir haben. Die Rubrik ist nicht dafür da, dass du Fragen stellst. Nee, doch, ist es nämlich schon, weil ich habe dann nämlich in den Flatter-Account geguckt und da sind nur noch 66 Euro drauf. Waren da nicht mal über 80? Nee. Echt nicht? Nee. Wir haben den mal abgeräumt. Also ich hab irgendwie 60 Euro in quasi nicht im Flatter-Konto, aber im Anycast quasi für den Anycast reserviert. Hast du noch? Ja. Den können wir uns im Bierpunkttisch schon lange leisten. Aber ich kann die Zahl jetzt nicht verifizieren, ich muss nochmal rausgucken, was ich das letzte Mal ausgezahlt habe. Wir hatten ja davon die Wii-Controller gekauft, die wir zurücksenden mussten. Rechne das mal aus, ihr spendet trotzdem weiter, wenn ihr möchtet. Du willst es sich in den Bierpong-Tisch investieren, nicht in Technik. Ich wollte auch gerade fragen, das ist ja ein bisschen wie bei uns auch in der Behörde. Sind die Gelder wirklich vom Geldgeber dafür vorgesehen, für Repräsentationsausgaben, also ein Bierpong-Tisch oder nicht? Ja, vorsichtig. Wenn das nicht so zu, also ganz einfach, klar, Flatter sind einfache Zuwendungen ohne irgendwelchen... Fängst du an, dass wir gemeinnützig wären hier? Das ist einfach nur Geld in den Hut gewerfe. Und diese 7,40 Euro oder was das sind, die sind zweckgebunden. Das habe ich auch von Anfang an so besprochen, versprochen. Ich habe auch jedem gesagt, wenn das Geld nicht zustande kommt, dann überweise ich das gerne zurück. Und alle, die da Geld reingeschmissen haben, es waren glaube ich 4 Leute oder so, haben gesagt, nee, komm, lass stecken. Ja. Wir überlegen es nochmal. Wir diskutieren das mal intern. Gelder verteilen. Wir haben das versprochen. Ich finde, da sind wir jetzt auch. Nein. Ich hab mitgetragen, wenn die 100 Euro zusammenkommen. Bierpunkt hilft, klar, aber jetzt nicht allgemeine Flatterkohle hier verbrauchen. Das ist nur, weil du auf einmal nochmal 250 Euro mehr Ausgaben auf dich zukommen siehst, die du so nicht erwartet hast. Ja. Ich merke schon. Ja, wickeln wir die Sendung ab. Herr Brun? Ja. Also von mir aus. So. Jetzt auch gut. Das war Folge 51. Folgen Sie uns auf den bekannten Kanälen. Twitter, Anycast, RDN Anycast. Solange es noch gibt. Noch jetzt nutzen die Chance. Na, ist doch indefinitely. Mhm. YouTube, Anycast over 9000. Facebook findet's raus. Das war's. Sie haben so wie ich eine Facebook-Seite im Übrigen. Das ist kein Scherz. Ich sag zu oft im Übrigen. Wenigstens merke ich's. Gute Nacht. Wir dürfen nicht so viel starkes Bier trinken. Nein. Stopp. Mach Stopp. So geht das nicht. Du wusstest doch, dass das laut ist. Ja, aber ich hab's extra runtergedreht schon gehabt. Du hast aber lauter gemacht, als du Einspieler gemacht hast, glaube ich. Ja, aber ich hab's ja vorbereitet, ich hab's ja runtergedreht gerade. Außerdem hat Cornelius nicht Tschüss gesagt. Doch, aber da war schon Musik an. Wir haben auch nicht Tschüss gesagt. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert.